Jackpot. Wer nichts sagt, der nichts gewinnt. Was wir sehen, ist nicht, was wir sehen, sondern was wir sind. Der portugiesische Schriftsteller Fernando Pessoa. Wenn die Welt, die wir erleben und erkennen, notwendigerweise von uns selbst konstruiert wird, dann ist es kaum erstaunlich, dass sie uns relativ stabil erscheint. Der österreichisch-amerikanische Denker Ernst von Glasersfeld. Willkommen beim Jackpot. Willkommen, Patrick Breitenbach. Hallo. Hallo, Patrick. Wir sprechen heute über Konstruktivismus und Medien. Und bevor wir das machen, ja, einfach für die Hörer, die dich nicht kennen, sag doch mal ganz schnell, wer du bist und was du eigentlich so machst. Oh, war ja ganz schnell. Na, kannst du, muss nicht zwingend schnell sein. Kannst auch ganz langsam machen. Also sagen wir mal so, beruflich bin ich momentan beschäftigt bei ZDF Digital als Leiter für die Themenfelder Beratung, Konzeption und Innovation. Das heißt, dort beschäftige ich mich mit dem Erstellen von neuen Medienformaten, natürlich sehr digitallastig. Ich berate Unternehmen rund um das Thema Digitales und beschäftige mich sehr viel momentan auch mit dem Thema Innovationsprozesse, also wie entsteht Innovation, wie kann man das in Unternehmen implementieren, im eigenen Unternehmen wie auch in anderen Unternehmen. Und das sind so momentan die Themenfelder, wo ich beruflich unterwegs bin. Manche werden mich vielleicht kennen von meinem oder unserem philosophischen Podcast-Format soziopod.de, das ich gemeinsam mit meinem langjährigen Freund und Kollegen Nils Köbel betreibe, wo wir schon seit vielen Jahren philosophische, soziologische Gespräche führen. Das sozusagen als Privatvergnügen, wobei das mittlerweile so sehr gewachsen ist, dass es zum Teil auch mit so ein bisschen ins berufliche Schaffen mit reinfällt. Das heißt, wir machen auch einige Veranstaltungen, Live-Veranstaltungen, wo wir als Soziopod auftreten und mit den Menschen diskutieren über die gleichen Themen, die wir schon im Podcast gemacht haben. Ja, das sind so das Themenspektrum. Ansonsten kennen einige mich vielleicht auch noch als Blogger, als Podcaster in anderen Gefilden. Also ich mache sehr, sehr viel, aber das ist momentan das, was ich konkret tue. Ich habe dich kennengelernt tatsächlich über Soziopod. Auf den hat mich vor einigen Jahren meine Frau hingewiesen. Da habe ich dann mal reingehört, war sehr begeistert und ja, bin da auch über das Thema gestolpert, über das wir heute sprechen. Wenn ich mich recht erinnere, eines deiner Lieblingsthemen. Zumindest hast du das mal so gesagt. Ja. Yeah. Und dann schlage ich vor, legen wir direkt los. Die Idee ist übrigens 2014 schon entstanden. Das haben wir eben gerade im Vorgespräch nochmal festgestellt. Ist also eine ganze Weile her, ist eine Menge passiert in der Zwischenzeit. Umso schöner, dass wir es heute jetzt geschafft haben. Genau, und ich kann endlich auch mal wieder so ein bisschen das, mein Lieblingsthema, wie du in der Tat richtig gesagt hast, der Konstruktivismus, kann ich dadurch auch mal wieder ein bisschen auffrischen, weil so richtig damit befasst habe ich mich auch schon lange nicht mehr. Und da helfen natürlich Gespräche wie diese, das auch nochmal ins Bewusstsein zu heben. Ja, ich verlinke dann auch auf das Gespräch, das du mit dem Nils Köbel geführt hast. Das geht, davon gehe ich jetzt schon aus, deutlich tiefer in das Thema hinein. Für also all jene, die sich dafür interessieren, sei dieses Gespräch nochmal wärmstens empfohlen. Aber jetzt fangen wir erstmal an. Wir sprechen also, ja, wie schon erwähnt, über den Konstruktivismus, genauer über den radikalen Konstruktivismus, denn da gibt es ja verschiedene Abstufungen. Ich schätze, dass wir die ein oder andere da auch streifen werden. Konstruktivismus und Medien, zu denen kommen wir dann auch später. Und eben auch zu der Frage, inwiefern die Medien eigentlich selbst konstruieren, was sie konstruieren, wie sie das tun und ob sie das bewusst machen. Und ja, bewusst machen beziehungsweise machen ist ein gutes Stichwort. Vielleicht versuchst du mal den radikalen Konstruktivismus, musst du jetzt auch nicht ganz kurz machen, aber den radikalen Konstruktivismus mal so zu erläutern, dass jemand, der noch nie davon gehört hat, zumindest eine Vorstellung davon bekommt. Die Umwelt, wie wir sie wahrnehmen, ist unsere Erfindung. So sieht es Heinz von Förster, neben Paul Watzlawick und Ernst von Glasersfeld, einer der Haupttheoretiker des Konstruktivismus. Ja, also der radikale Konstruktivismus geht von der Annahme aus, also es ist sozusagen auch eine Theorie, eine komplexe Theorie, eine Denkströmung, kann man auch sagen, eine Erkenntnistheorie, die geht von der Grundannahme aus, dass Menschen die Welt da draußen anders wahrnehmen, beziehungsweise nicht so wahrnehmen, 1:1, wie sie ist. Was heißt das? Also das heißt, die Welt, die wir sehen, konstruieren wir durch unsere Wahrnehmung, durch unsere Wahrnehmungsapparate, in dem Fall durch unser Gehirn, durch unser Bewusstsein und all dem, was da zusammenkommt. Also das heißt, die Realität, in Anführungszeichen, gibt es für den radikalen Konstruktivismus nicht. Es gibt keine objektive Wirklichkeit da draußen, sondern wenn es überhaupt was gibt, und selbst das können wir nicht wissen, also es gibt so einen schönen Spruch, den Heinz von Förster, ich glaube, es war Aristoteles, der ja mal gesagt hat, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und Heinz von Förster, einer der Vertreter des radikalen Konstruktivismus, auch wenn er sich selber dem nie zugehörig fühlen würde so richtig, weil er sozusagen nicht in eine Schublade gepresst werden möchte. Ah. Der hat dann sozusagen noch hinzugefügt, ich weiß, dass ich nichts weiß und selbst das weiß ich nicht genau. Und ich finde, dass genau das, genau, dann wird es sehr kompliziert, aber ich finde, genau das bringt es eigentlich ganz gut auf den Punkt, dass vor allen Dingen der radikale Konstruktivismus eigentlich was anderes ist als jetzt ein Welterklärungsmodell, sondern es ist eher für mich auch und auch für Heinz von Förster ein Werkzeug, um das scheinbar Selbstverständliche kritisch zu hinterfragen. Also eben zu sagen, wir müssen aufbrechen mit diesen Annahmen, dass wir alles wissen, dass wir alles beobachten können, dass das alles objektiv abläuft und dass das eben gar nicht der Fall ist, sondern dass das sozusagen abhängig ist von dem Subjekt, von dem Individuum, das die Welt sozusagen beobachtet und damit durch Beobachtung eine Realität konstruiert. Hm. Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen einleuchtend. Ja, wir gehen noch ein bisschen weiter. Wenn nicht, frag nach. Ja, nee, also das klingt schon einleuchtend, wobei, eigentlich noch nicht so ganz. Denn die Frage ist ja dann immer wie radikal man dann eben auch tatsächlich mit dem umgeht, was du gesagt hast. Also Paul Watzlawick, den zitiere ich mal, von dem habe ich gelesen, der hat immer ganz gerne gesagt, dass es da draußen, also diese Unterscheidung zwischen innen und außen, dass es da draußen, wie du ja eben auch schon gesagt hast, nichts gibt. Und der geht eben so weit, und da gibt's ja, glaube ich, schon Abstufungen im Konstruktivismus, die ein bisschen radikaler, ein bisschen weniger radikal sind. Er meinte halt, es gebe keine Farben, keine Form, nichts. Ich zitiere mal wortwörtlich. Das war so ein Seitenhieb auf die Physiker wohl hauptsächlich, wenn er das gesagt hat. Zitat, ihr lieben Leute, da draußen gibt's nur elektromagnetische Wellen, weil ihr Apparate gebastelt habt, die auf etwas ansprechen, was ihr dann elektromagnetische Wellen nennt. Das klingt tatsächlich, als existieren die Dinge erst dadurch, dass wir sie nennen, benennen, bemessen, messen. Womit natürlich Ursache und Wirkung auch völlig durcheinander geraten. Aber für mich ist jetzt so das Problem, was du eben beschrieben hast, ist im Grunde genommen, es gibt zwar keine objektive Wirklichkeit, aber es gibt schon irgendwas da draußen. Wir interpretieren es nur unterschiedlich. Und das, was Watzlawick sagt, geht ja eigentlich noch weiter. Der sagt, da gibt es eigentlich gar nichts. Also das sind nur elektromagnetische Wellen, beziehungsweise keine Farben, keine Formen, gar nichts. Das konstruieren wir alle. Dem zu folgen, das ist schon relativ schwer, finde ich. Wussten Sie schon, dass auch die Alpen einen traurigen Anblick bieten, wenn man sich die Berge wegdenkt? Ja, da haben Sie die ganze Wahrnehmungspsychologie in diesem Satz. Das heißt, Sie müssen immer eine Auswahl treffen, was Sie weglassen. Wo immer wir wahrnehmen, lassen wir irgendwas anderes weg. Wir bringen was in den Vordergrund und nehmen den Hintergrund nicht wichtig. Ja, und jeder macht das offensichtlich ja nach seinen eigenen internen Kriterien, nach seinen eigenen Bewertungen. Ja, Sie sehen das, wenn Sie 5 Leute vor Gericht haben, die alle einen Autounfall beschreiben. Jeder beschreibt was anderes. Und man kommt nicht umhin, diese Auswahl zu treffen. Das heißt, selbst wenn man wollte, wenn man alles erfassen wollte, man kann es einfach nicht. Ja, einfach ist das Ganze hier nicht und es macht dir einen ungeheuren Knoten im Gehirn, wenn du das wirklich konsequent weiterverfolgst und weiterdenkst. Ich will mal auf ein paar Punkte davon eingehen, was du gesagt hast. Mhm. Also das Innen und Außen, das ist schon mal eigentlich relativ schwierig im Konstruktivismus, deswegen wundere ich mich auch, dass Watzlawick das so gesagt hat, aber vermutlich braucht er irgendwie eine greifbare Metapher, um das Menschen irgendwie anschaulich zu machen. Mhm. Weil natürlich der erste Punkt ist mal, aus Sicht des Konstruktivismus gibt es eigentlich kein Innen und Außen, keine Trennung. Weil das war ja die große Kritik am Realismus, am naiven Realismus, der eben sagt, man kann die Dinge von außen objektiv beobachten und beurteilen. Und mit dieser Annahme bricht der Konstruktivismus, er sagt, ich bin immer als Beobachter nicht nur Teil der Beobachtung, Teil der Welt. Ich kann mich von dieser Welt gar nicht trennen, vom Innen und Außen. Ich bin immer Teil und verbunden. Und das andere ist, das, was ja auch schon quasi wirklich nachgewiesen, auch das ist natürlich ein schwieriger Begriff im Konstruktivismus, was zumindest nicht falsifiziert, also widerlegt wurde, ist die Annahme, dass ich die Realität oder das, was ich beobachte, durch meine Beobachtung verändere. Also jeweils, wenn ich immer anscheinend etwas objektiv beurteilen möchte oder beobachte, bin ich nicht nur Teil dessen, sondern ich präge es auch durch meine Beobachtung. Und das heißt, allein aufgrund dieser Annahmen kann man so dieses Innen und Außen, dieses Trennende, und das ist der große Kritikpunkt, zumindest bei Heinz von Förster, der da extrem viel Wert darauf legt, zu sagen, es gibt diese Trennung im Grunde nicht. Das ist eine Illusion. Aber unser Denken trennt. Also wir haben gelernt, binär zu denken. Also 0, 1, ja, nein, gut, böse. Und dieses Dazwischen, das existiert in diesem linearen, binären Denken gar nicht. Also wir können uns das schwer vorstellen, dass es einen sowohl als auch gibt, einen Gleichzeitigkeitszustand. Und wenn man jetzt in die Physik reinblickt, dann wird es richtig interessant, weil ja zumindest die neue Physik, die Quantenphysik, festgestellt hat, dass es genau dieses rein binäre Denken nicht gibt. Also diese rein binäre Dinge, sondern dass es Dinge gibt, die gleichzeitig ablaufen. Aber im kleinteiligen Bereich nur, oder? Im sehr kleinteiligen Bereich, aber es ist ja sozusagen ein Anknüpfungspunkt zu sagen, kann man sich das dann hochskalierend vorstellen. Also sobald etwas in irgendeinem Bereich mal gefunden wurde, ist die Vorstellung ja zumindest sehr nah, dass es für andere Bereiche gegebenenfalls auch gelten kann. Mhm. Das heißt, ich spiele jetzt hier zum Beispiel auf den Doppelspalt Experiment, das hattest du mir ja auch vorab mal geschickt. Mhm. Vielleicht muss man das ganz kurz erklären, wobei das extrem kompliziert ist zu erklären. Ich weiß nicht, ob ich das so gut schaffe. Also ich kann zumindest noch eine kleine Doku, die ich entdeckt habe, die das ganz anschaulich wiedergibt, die kann ich in den Text noch mit einfügen. Aber versuch's trotzdem ruhig mal, oder wir versuchen es mal zusammen. Genau, also dieser Doppelspaltversuch ist sozusagen eine Anordnung, wo eine Lichtquelle aufgestellt wird, gegenüber kommt eine Projektionsfläche, wo sozusagen das Licht drauf trifft. Und es zeigt mir dann an, wo ist dieser Lichtpunkt oder das Photon, also ein Lichtteilchen, wo landet das? Und man würde jetzt sozusagen meinen, okay, man schießt jetzt ein Lichtteil auf eine Oberfläche und man geht eigentlich davon aus, dass wenn man das stetig wiederholt unter den gleichen Bedingungen, dass dieses Teilchen sich immer gleich verhält von der Flugbahn her. Genau, es gibt immer da den Vergleich auf den. Genau, es gibt da den Vergleich mit dem Pistolenschuss, der ja, wenn die Bedingungen sich nicht verändern, auch immer am selben Punkt das Ziel erreicht. Genau. Genau. Und jetzt kommst du. Und jetzt hat man tatsächlich festgestellt, dass das eben nicht so ist. Also, dass man nicht vorhersehen kann, wie sich dieses Lichtteilchen verhält. Also, es immer an einer unterschiedlichen Stelle sozusagen auftrifft und man diese Bahn nicht nachvollziehen kann. Mhm. Jetzt hat man zusätzlich, weil man immer davon ausging, dass Licht eigentlich eine Art Welle ist, also im physikalischen Sinne. Welle heißt also, das ist eher ja, im Vergleich zu Materie, Teilchen, wie soll man das beschreiben? Schwierig. Bin auch kein Physiker. Ich rede mich vielleicht auch um Kopf und Kragen. Jedenfalls hat man jetzt zwischen Lichtquelle und Projektionsfläche hat man nochmal ein Zwischenstück eingesetzt mit einem Spalt darin. Das heißt, da wollte man dann sehen, wie verhält sich das Licht, wenn man das durch diesen Spalt schießt. Mhm. Normalerweise wäre es eben dann so, dass sich dann alles sozusagen an einem Punkt bündelt. Das war aber, glaube ich, in dem Fall nicht der Fall, sondern überhaupt da nicht. Wieder wild umher schießend. Was man dann gemacht hat, ist sozusagen einen zweiten Spalt neben dem anderen Spalt aufzustellen und hat das Gleiche wiederholt. Und was man dann erwarten würde, ist sozusagen, dass zumindest das Muster her so ist, dass man am Ende eine Häufung der Lichtpunkte in dem jeweiligen Spalt hat. Also man muss sich das wirklich mal angucken, weil das ist natürlich sehr schwierig jetzt auf der Audiospur zu beschreiben. Aber was man dann festgestellt hat, ist eben nicht, dass man zwei Spalten auf der Projektionsfläche hat, wo sich die ganzen Lichtpunkte dann zufällig ansammeln, sondern man hat plötzlich, ich glaube, es waren fünf Spalten. Ja, ich meine Spalten, auch. Mindestens also vier oder fünf, ja. Vier oder fünf Reihen sozusagen festgestellt. Dazwischen lag ja auch nichts. Das war ja auch noch ganz interessant. Ne? Also es gab genau, und dazwischen gab es nichts. Diese Orte, die gemieden wurden sozusagen. Ja. Und so hat man dann sozusagen festgestellt, bewiesen, wie auch immer, dass das eher wie eine Welle, also eine Welle, die sozusagen, also dieses Lichtteilchen ist irgendwie überall und nirgends. Und durch diesen Spalt entstehen dann sozusagen, wird eine Welle zu zwei Wellen, die dann sich überschneiden, interferieren und dann eben dieses Muster bilden. So, und um dem noch eins draufzusetzen, die Verwirrung perfekt zu machen, hat man dann nochmal versucht zu messen, durch welchen Spalt geht denn jetzt eigentlich dieses Teilchen, und hat dann nochmal eine Messapparatur an diesem Spalt angebracht. Also was eben registriert, okay, jetzt geht's dadurch, jetzt geht's dadurch. Und das hat sozusagen das Ergebnis völlig auf den Kopf gestellt. Also dann war plötzlich dieses Wellenmuster nicht mehr vorhanden. Das heißt, man hat nur aufgrund eines neuen Messverfahrens das komplette Ergebnis beeinflusst und verändert. Das Teilchen ist also gar nicht da, bevor es nicht gemessen wird. Genau. Es ist gleichzeitig überall und nirgends. Und darauf basiert ja letztendlich auch diese Heisenbergsche Unschärfe-Theorie. Das heißt, es ist unscharf. Man kann es nicht genau orten, außer an dem Punkt, wo man misst. Dann kann man es verorten. Also es klingt irgendwie verrückt. Aber das zeigt, finde ich, sehr gut und sehr deutlich, dass sozusagen unsere Wahrnehmung als Prozess des Messens in dem Moment die Verortung konstruiert und in dem Moment Wirklichkeit konstruiert. Mhm. Das heißt, wenn man das so ein bisschen übertragt auf die Quantenphysik, die sozusagen davon ausgeht, im Allerkleinsten, im Alleruntersten ist alles miteinander verbunden. Das ist ja diese Unified Field Theorie. Das, was sozusagen auch dieser Doppelspaltversuch so ein bisschen nachgewiesen hat, zu sagen, das Teilchen ist gleichzeitig da und gleichzeitig da. Also es muss aber irgendwie verbunden sein. Das heißt, erst in dem Moment, wo es sozusagen gemessen wird von irgendwas, und das kann zum Beispiel auch, ich glaube, in dem Beispiel, in diesem Film war es Luftmoleküle zum Beispiel, die aufgrund ihrer Eigenschaft anscheinend sowas sind wie eine Messapparatur. Oder unsere Gehirne, die durch Wahrnehmung was messen. In dem Moment entsteht dann eine Wirklichkeit. In dem Moment entsteht dann die Verortung des eigentlich nicht Verortbaren. Und okay. Das ist, das zerknotet sozusagen jetzt unser Gehirn vollständig. Aber ich finde, es ist eine gute, ich sag mal, naturwissenschaftliches Fundament. Wobei die Quantentheorie ist eine Theorie, das muss man auch ganz klar sagen. Es ist nichts, was man so wirklich greifen kann. Aber ich finde, das verdeutlicht nochmal ganz gut den Ansatz des radikalen Konstruktivismus, wo man sagt, durch unser Dasein, durch unser Leben, durch unsere Wahrnehmung kreieren wir eigentlich erst die Wirklichkeit. Da draußen ist sozusagen eine riesige Suppe, Also es ist schon was da draußen, um sozusagen zurückzukommen auf Watzlawick, der ja gesagt hat, da ist nichts außer elektromagnetische Wellen, aber das ist ja schon was. Ja, also ja. Irgendwas ist da, also es ist ein Feld, also entweder in der Quantentheorie wäre es sozusagen dieses Unified Feld, ein waberndes Etwas, und wir picken uns daraus aber was zusammen und konstruieren daraus Wirklichkeit. Okay, damit die Hörer jetzt nicht völlig durchdrehen, also mir ging es so, als ich auch angefangen habe, mich mit der ganzen Quantenphysik ein bisschen zu beschäftigen und dem Doppelspalteffekt und so weiter, dass prägt schon sehr, wenn man sich damit ein bisschen näher beschäftigt. Wir versuchen es trotzdem mal über ein ganz alltägliches Beispiel. 10 Versuchspersonen, von denen 9 in den Sinn des Experiments eingeweiht sind. Gezeigt werden den Probanden 2 Tafeln. Auf der ersten befindet sich eine Linie, auf der zweiten 3 mit unterschiedlichen Längen. Die Versuchspersonen sollen nun sagen, welche von den 3 Linien der einzelnen Linie auf der anderen Tafel entspricht. Die Wahl scheint einfach, doch die 9 Eingeweihten behaupten standfest, die viel zu lange Linie stimme mit der einzelnen überein. Eine absurde Behauptung. Trotzdem schließt sich der 10. nach einiger Zeit dieser Überzeugung an. Lass uns mal über einen Tisch sprechen. Ich habe da mit meiner Frau lange und oft drüber gesprochen und da hat sich unsere Wahrnehmung auch im Verlauf der Gespräche verändert. Zuerst waren wir ja der Meinung, dass es halt diesen Tisch, über den wir jetzt sprechen, gibt und dass an seinen Eigenschaften auch alles klar ist, also objektiv bekannt, obwohl wir ja eben schon festgestellt haben, dass es so eine Sache ist mit der Objektivität. Der Tisch steht also vor uns, Punkt. Und dann kamen uns erste Zweifel. Denn wir haben dann gesagt, okay, der Tisch, der vor uns steht, der könnte weiß sein, der könnte auch rot sein. Wenn jemand jetzt farbenblind ist, wird er das nicht erkennen können. Der Tisch kann groß sein, sagen wir ein Holztisch, der für eine Familie gedacht ist. Und steht der Tisch aber nun 500 Meter von dem Beobachter weg, vielleicht können wir auch nochmal über den ersten und zweiten Beobachter sprechen später, dann kann man die Größe nur schwer ausmachen, ist ja klar. Jetzt hat der Tisch 4 Beine, haben wir beschlossen. Was ja bei den meisten Tischen auch der Fall ist. Er könnte theoretisch aber auch 6 Beine haben. Das weiß man zum Beispiel dann schon nicht mehr, wenn man von oben auf den Tisch blickt und die Beine also nicht sehen kann, weil es ein Holztisch ist. Also wird das dann nicht erkannt. Und dann kamen wir noch auf das Kleinkind zu sprechen, das noch gar nicht reden, noch gar nicht sprechen kann und den Tisch vielleicht sehen kann, aber nicht sagen kann, dass es sich um einen Tisch handelt. Also das Kleinkind sieht etwas, das wir als Tisch bezeichnen, mehr aber auch nicht. Es muss erstmal lernen, ja, dass kollektiv dieser Tisch als Tisch bezeichnet wird. So, jetzt habe ich ganz viel geredet. Kannst du mir die Sache mit dem Tisch im Sinne des Konstruktivismus mal erklären? Ich versuch's. Ja. Also ich glaube, es ist ein ganz guter Anknüpfungspunkt, mal zu denken, wie man so auf die Welt kommt. Also du hast ja gesagt, das Kleinkind oder das Säugling und so weiter. Also wir werden sozusagen in eine Welt hineingeworfen, beziehungsweise so ganz stimmt's nicht, weil wir eigentlich schon im Mutterleib unfassbar viel Wirklichkeit konstruieren, sage ich mal. Also wir sind ja umgeben von Informationen. Ich will es jetzt mal so ausdrücken, ob man das jetzt elektromagnetische Wellen oder wie auch immer nennt. Mhm. Und wir kommen sozusagen als blanker, also wir kommen filterlos in diese Welt voller Informationen. Und in dem Moment, wo wir wahrnehmen, beginnen wir auch Dinge zu filtern und einzuordnen. Also beispielsweise über Sprache, wobei Sprache ja nichts anderes ist als erstmal ganz komische Geräusche, die irgendwelche Leute von sich geben. Mhm. Wenn du also nicht weißt, also wenn du in ein fremdes Land gehst und du hörst die Sprache, sind es für dich jetzt erstmal ganz komische Geräusche. Das Erste, was du tun wirst, ist sozusagen Gemeinsamkeiten mit deiner Sprache zu suchen. Du wirst also nach Mustern suchen, die diese fremde Sprache vielleicht hat, um dann zu versuchen, da Anschluss zu finden. Also du versuchst sozusagen daraus, was zu konstruieren und abzuleiten. Und so ist eigentlich so kann man sich unser gesamtes Dasein vorstellen. Also wir versuchen permanent Chaos in eine Ordnung zu bringen. Und andere Menschen und Beobachtung von anderen Menschen und Dingen, die um uns passieren, helfen uns dabei, diese Struktur aufzubauen. Das heißt, indem das Kind immer wieder hört, wie die Eltern sprechen, errät es mehr oder minder, das ist jetzt, sag ich mal, umgangssprachlich, was könnte eigentlich damit gemeint sein, was die da machen? Und so leitet man sozusagen Muster ab, was könnte gemeinsam, und dadurch erlernt man letztendlich die Sprache, also die Benennung der Dinge. Zum Beispiel so, des Tisches. Des Tisches, genau. Also das heißt, ich komme als unbedarftes Kind, sehe den Tisch, da kann ich das befühlen, ich kann da rumlaufen, das mir angucken, ich kann daran lecken, keine Ahnung. Aber jede einzelne Interaktion mit diesem Objekt festigt dann noch in Kombination mit der beobachteten Interaktion anderer um mich herum. Also, was machen die Erwachsenen mit dem Tisch? Die stellen da was drauf, daran wird gegessen. Also auch die Funktionalität dieses Objektes und was andere, wie andere damit interagieren, wie sie es benennen, wozu sie es einsetzen, all das prägt sozusagen mein Wissen, meine Erfahrung mit diesem Objekt, und es wird dann irgendwann in Fleisch und Blut übergehen und es ist für mich ein Tisch. Aber das sich bewusst zu machen, dass das eben nicht einfach so aus dem Nichts und der Tisch ist der Tisch, sondern dass das eine unendliche, komplexe Konstruktion ist, eine Wissenskonstruktion. Also auch über Generationen hinweg. Weil das ist ja auch das Interessante. Das Konzept Tisch ist ja nicht nur im Laufe einer Generation vorhanden, sondern es wird ja als Idee Tisch von Generation zu Generation übertragen. Also ich komme, also das ist dann wieder die Kultur sozusagen. Also Kultur ist nichts anderes wie der genetische Code der Ideen, kann man eigentlich so sagen. Mhm. Also das heißt, dieses Konzept Tisch wird auch über Generationen hinweg sozusagen verbreitet und weiter vererbt durch Lernen, durch Interaktion etc. Und so kann man sich das so vorstellen, wie so ein Tisch eigentlich ganz unterschiedlich ist und doch wieder dann gleich ist, weil man natürlich eine Kategorie erfunden hat, wie du gesagt hast, naja, ein Tisch ist in der Regel, hat 4 Beine, aber muss ja nicht. Also es gibt einen Stehtisch mit einem Bein. Also was macht den Tisch zum Tisch? Ist es das, was man mit dem Tisch macht? Also Dinge draufstellen? Ist es das Aussehen? Ist es ja auch nicht. Die Farbe ist es auch nicht. Also es ist ein ultrakomplexer Wahrnehmungs- und Konstruktionsprozess, der dazu führt, dass der Tisch ist und am Ende doch nicht der Tisch ist. Ja, und wenn wir uns alle irgendwann kollektiv darauf geeinigt hätten, dass Rot weiß ist und Weiß rot, dann würden wir das auch nicht großartig hinterfragen, sondern Weiß als Rot bezeichnen und umgekehrt. Ja, beziehungsweise vielleicht ist das ja so, aber wir können es halt nicht auseinander, also wie willst du das auseinanderfriemeln? Also angenommen, du kommst auf die Welt und siehst Rot als Blau. Und jeder sagt dir, Blau ist Rot. Dann ist das für dich so. Ja. Und du kannst es sozusagen ja nicht mehr auseinanderklamüsern, was jetzt wirklich der Fall ist. Sondern jeder hat es ja anders gelernt. Also vielleicht ist sozusagen ein Kreis für viele ein Quadrat, aber sie haben halt gelernt, das Quadrat, was für den anderen wie ein Kreis aussieht, ist für mich aber der Kreis. Also, ne? Und das ist ja auch ganz, ganz wichtig, sie passen sich dann irgendwann eben auch an, ne? Also wenn eben ich das Gefühl habe, dass Rot blau ist und nicht umgekehrt und mir aber die Welt immer zu sagt, nein, nein, nein, es ist umgekehrt, dann erkläre ich mich sozusagen irgendwann mehr oder weniger erschöpft damit einverstanden und sage, gut, dann ist Rot eben blau und umgekehrt. Und dann glaube ich es auch, dann nehme ich es auch so wahr. Oder ich nenne es dann so. Ne? Aber du wirst sozusagen dich nie in die Wirklichkeit oder die Wahrnehmung eines anderen Menschen 100% einfinden können, weil du es nicht weißt, wie der andere wahrnimmt und denkt. Da gibt's eine schöne Geschichte oder eine Analogie, ist, glaube ich, auch ein wissenschaftliches Paper, wie ist es, eine Fledermaus zu sein? Also es war ein Bewusstseinsforscher, der das formuliert hat, zu sagen, okay, wir können eine Fledermaus von außen beobachten. Wir wissen, die macht da irgendwie mit Tönen, orientiert sie sich, sie kann vielleicht nicht besonders gut sehen, dafür kann sie besonders gut hören. Aber wie ist es eigentlich wirklich, eine Fledermaus zu sein? Das können wir nicht. Also das ist nicht möglich. Man kann das irgendwie versuchen zu beschreiben, aber wir werden am Ende nie wissen, wie es ist. Und das Gleiche gilt im Grunde genommen aber auch für unsere Mitmenschen. Also wir sind uns alle sehr, sehr ähnlich und so weiter. Aber wir können nicht in den anderen hineinblicken. Also zum Teil verstehen wir uns ja selber noch nicht mal so richtig. Wie soll das dann mit anderen Menschen gelingen? Und das ist wahrscheinlich auch mit der Grund, warum es so viele Konflikte, blutige Konflikte auf der Welt gibt, weil natürlich jeder eine andere Konstruktion seiner Wirklichkeit hat. Und jeder aber hundertprozentig davon überzeugt ist, dass die eigene Wirklichkeit die richtige Wirklichkeit ist. Mhm. Und man ist völlig entsetzt, dass die anderen nicht verstehen wollen, dass doch die eigene Wirklichkeit die richtige Wirklichkeit ist. Und deswegen gibt es so viele Konflikte, weil es eben nicht die objektive Wirklichkeit gibt, sondern alles basiert letztendlich auf, wie wurde ich erzogen? In welcher Kultur bin ich groß geworden? Welche Möglichkeiten bietet meine Sprache, um Dinge zu beschreiben? Wie bewerte ich Dinge? Welche traumatischen Erfahrungen habe ich vielleicht vorher gemacht? Was fehlt mir eigentlich an Wissen? Was weiß ich noch nicht? Und so weiter und so fort. Und da ist natürlich jeder Mensch komplett anders, je nachdem, auf welchem Punkt der Erde, in welchem Kontext er geboren wurde und wie er aufgewachsen ist, desto anders gestaltet sich natürlich die eigene Lebenswirklichkeit. Mhm. Aber wir haben die Illusion, dass es nur eine Realität gibt. Und das ist halt das Fatale. Ja, und wie wir die dann interpretieren, das kann dann eben auch zu Problemen führen. Dann eben auch in der Wahrnehmung zum Beispiel von anderen Menschen. So kann man sich auch, wie Fritz B. Simon beschreibt, Erinnerungen konstruieren, die definitiv keinen realen Hintergrund haben. Ich habe einmal einen Brief bekommen von einer Lehrerin. Und der hat gesagt, ich schicke zu Ihnen die Familie XY, das Kind ist so schwierig in der Schule, wäre schön, wenn Sie mit der Familie arbeiten. Und ich habe gesagt, ja, ich gebe ihr einen Termin. Und ich habe der Familie auch einen Termin gegeben, aber die Familie ist nicht gekommen. Aber nach 4 Wochen kam ein Brief der Lehrerin und sie bedankte sich bei mir, ja, dass man die Wirkung der Therapie sieht und das Kind verhält sich jetzt viel anders und viel besser in der Schule. Ja, das heißt, die Erwartung der Lehrerin hat dafür gesorgt, dass sie das Kind anders beobachtet hat. Und in dem Moment, wo man sein Kind anders beobachtet oder ein Kind anders beobachtet, kreiert man auch das, was man da erwartet, zum guten Teil als selbsterfüllende Prophezeiung mit. Ich habe da so einen Versuch rausgekramt. Da wurden, das ist glaube ich schon in den 70er oder 80er Jahren, ich glaube, ich habe auch bei Watzlawick drüber gelesen, dass eingeweihte Versuchspersonen, die haben sich in die Psychiatrie einweisen lassen mit der Aussage, dass sie jetzt Stimmen hören würden. Die sind natürlich herzlich aufgenommen worden, denn das muss ja dringend behandelt werden. Und kurz nach dieser Einweisung haben sie dann, ich glaube 10 Leute waren das, in unterschiedlichen Psychiatrien, alle gesagt, passt schon wieder, ich höre keine Stimmen mehr. Die wurden dann aber nicht entlassen, was man ja durchaus theoretisch auch hätte machen können, sondern die Aussage, dass sie ihre Stimmen jetzt nicht mehr hören, wurde als zusätzliches Krankheitssymptom gedeutet. Ja. Und das ist natürlich insofern auch grotesk, wenn man bedenkt, dass die Personen bei der Einweisung ja schon komplett normal waren, wenn in Anführungsstrichen gesetzt, denn Normalität ist ja nun auch nochmal eine andere Frage, dann ist es schon erstaunlich, dass ihnen schwere psychische Störungen unterstellt wurden und die Versuchspersonen haben sozusagen selbst aufgrund dieses Experiments die Krankheit konstruiert, die sie gar nicht hatten, die haben also überhaupt keine Stimmen gehört und nichtsdestotrotz hatten die keine Chance, wieder rauszukommen. Und da erscheint mir dann wirkliche Heilung natürlich schwer möglich, denn ja, der Arzt nimmt das Krankheitsbild so an und wahr und ist auch dann nicht mehr bereit, davon abzurücken. Ja, und das Witzige an diesem Versuch, oder was heißt witzig, irgendwie ist es ja nicht so witzig. Nee, witzig ist es eher nicht. Aber tatsächlich war es so, dass die wirklich, in Anführungszeichen immer gedacht, wirklichen Patienten die einzigen waren, die das erkannt haben. Also das heißt, das kommt dann noch on top. Also zu sagen, die Ärzte haben das nicht erkannt, aber die Patienten haben irgendwie gesagt, ihr seid doch völlig normal. Was ist denn da los? Ach echt? Das habe ich auch nicht gesehen. Also das tatsächlich bei Watzlawick ist diese Story drin, dass man sozusagen, also die haben erst so getan und haben sich dann aber in der Psychiatrie ganz normal verhalten. Und dann haben die Patienten gesagt, ihr seid normal, aber die Ärzte haben es sozusagen nicht gecheckt. Was natürlich daran liegt, dass das ja noch wieder eine Konstruktion in der Konstruktion ist. Weil was ist eine psychische Krankheit? Eine psychische Krankheit ist eine Konstruktion per se. Das wunderbarste Beispiel dafür, auch von Watzlawick geliefert, es gibt ja dieses Kompendium der psychischen Diagnostik. Ich weiß nicht, wie heißt es, IC-11, bla bla bla. Das ist so ein Diagnosebuch, wo alle psychischen Krankheiten sozusagen abgebildet sind. Das ist quasi das Standardwerk für Psychiater, Psychologen. Da stand, glaube ich, auch Homosexualität eine Weile drin, oder? Genau, darauf wollte ich hinaus. Mhm. dass sozusagen dieses Beispiel war, dass bis in die 80er oder 90er Jahre stand Homosexualität sozusagen als psychische Krankheit da drin. Und irgendwann später wurde es rausgenommen. Und Watzlawick sagt dann, es ist sehr erstaunlich, dass in einem Zeilenschlag plötzlich Millionen von Menschen geheilt waren. Also da sieht man sozusagen, wie fragil das Thema Krankheit, Normalität und so weiter ist. Das sozusagen das ist eine richtige, reine, nachvollziehbare Konstruktion, weil sich irgendwelche schlauen Köpfe mal unterhalten haben, was ist jetzt normal und was ist verrückt, und dann wird das in so einen Regelkatalog eingetragen und ab dem Zeitpunkt ist es so. So, und wenn man jetzt so eine Krankheit hat, wo man sagt, man hört Stimmen, dann ist da sicherlich irgendwo belegt, dass A, sowas drinsteht wie, ja, wenn der Patient aber behauptet, er hört keine mehr, heißt es noch nicht, dass es der Fall ist, sondern er versucht dann sozusagen, sich aus diesem Ding zu befreien und damit, also wie will man das auch beweisen, dass man keine Stimmen mehr hört, außer natürlich aufgrund der Aussagen des Patienten. Und wenn man dann noch sozusagen zu dieser Diagnostik dazu fügt, dass der auch vielleicht ein notorischer Lügner ist, um da wieder sich zu befreien, hat man sozusagen diesen Catch-22 perfekt, kommt aus dieser Zwickmühle im Grunde genommen gar nicht mehr raus. Mhm. Das ist also interessant und erschreckend zugleich. Ja, insbesondere weil, ja, es gibt eigentlich keinen Ausweg aus der Konstruktion oder auch aus der Manipulation. Ja, Manipulation weiß ich gar nicht. Ist es eine Manipulation? Naja, Manipulation würde ja bedeuten, man macht es irgendwie alles sehr bewusst. Ich glaube, dass meistens liegt daran, dass die Menschen viel zu wenig hinterfragen und kritisch hinterfragen, sondern sozusagen Entlastung finden in solchen Regelwerken. Das muss man ja einfach sehen. Also die Welt ist ja unfassbar komplex und unser Gehirn macht ja nichts anderes, als zu versuchen, diese Komplexität für uns zu vereinfachen und vor allen Dingen dem einen Sinn zu geben. Vielleicht sind wir da auch so in dem Bereich, du hast ja angesprochen, Wirklichkeit erster Ordnung und zweiter Ordnung oder Wahrnehmung erster und zweiter Ordnung. Also es gibt sowas, die Wirklichkeit erster Ordnung, das wäre das, was wir jetzt so als Fakten sagen würden. Oder sagen wir mal so, selbst der radikale Konstruktivist würde ja sozusagen sagen, dass die hartesten Fakten am Ende doch irgendwie konstruiert sind. Hm. Weil sie werden ja irgendwie anhand von vorgegebenen Parametern bemessen. Nehmen wir mal das klassische Beispiel, du hast einen Klumpen Gold. Jetzt gibt es gewisse Parameter, die dir mit Sicherheit sagen können, dass es sich um Gold handelt. Aber natürlich wurden diese Parameter irgendwann auch von Menschen erfunden. Die sind ja nicht einfach vom Himmel gefallen oder der liebe Gott hat die irgendwo aufgeschrieben. Sondern wir haben Parameter erfunden, darauf uns geeinigt, dass es die Parameter gibt, um festzustellen, handelt es sich wirklich um Gold oder nicht. Und dann haben wir uns auch darauf geeinigt, dass das Zeug auch noch wertvoll ist. Genau, und damit tauchen wir dann in die Wirklichkeit zweiter Ordnung ein, wo es dann wirklich nur noch um Interpretationen geht und gegenseitige Verhandlungen der jeweiligen Wahrnehmung, wo wir nämlich dann uns unterhalten, was ist das eigentlich wert? Was ist der Wert des Goldes? Jetzt kann man ja sagen, ja gut, das kann ich ja in der Börse nachgucken, aber was ist die Börse? Mhm. Also das ist nichts anderes wie ein permanentes Aushandeln von Ansichten über den Wert eines Stück Materies, was man so runterbrechen will. Und da kann man sich dann schon fragen, ja, wieso ist das Gold jetzt wertvoller als irgendein anderes Stück Materie, was vielleicht ähnlich selten vorkommt oder ähnliche Eigenschaften oder sogar bessere Eigenschaften aufweist? Ja, die Antwort ist halt einfach, es ist halt komplett konstruiert. Es ist komplett gemeinschaftlich auch konstruiert. Das ist ja auch nochmal das Spannende, dass wir sozusagen nicht nur unsere eigene Welt konstruieren, sozusagen unseren eigenen Film drehen, sondern ja auch noch Menschen haben, die auch ihren eigenen Film drehen, aber die gleichzeitig Protagonisten meines Filmes sind. Hm. Also, weißt du, so ist sozusagen diese jeweilige subjektive Wirklichkeit ist ja miteinander verschränkt. Und deswegen entsteht ja auch der Eindruck, dass es sowas wie eine objektive Wirklichkeit gibt. An dem Punkt, wo es aber zu Konflikten kommt, also wo man sagt, ich sehe das anders als du, da merkt man in diesem Moment, dass es mit dieser Objektivität eben nicht so wirklich der Fall sein kann. Hm. Also diese Störungen, also wenn wir uns auf was einigen, dann sind wir d'accord, dann sagen wir, ja, das ist so. Aber sobald was nicht so ist, merken wir plötzlich die Grenzen dieser sogenannten objektiven Wirklichkeit. Und die Voraussetzungen, die wir vorgesetzt bekommen, die spielen natürlich auch noch eine ganz große Rolle. Ich gehe da nochmal auf ein paar Versuche ein, die ich entdeckt habe, die wirklich sehr interessant sind, besonders der letzte. Also bei dem ersten ist es so gewesen, dass zwei Studentengruppen jeweils eine Gruppe von Ratten zur Verfügung bekommen haben. Mit denen sollten sie verschiedene harmlose Versuche unternehmen. Und der einen Gruppe wurde gesagt, dass ihre Ratten besonders intelligent seien. Und der anderen wurde attestiert, dass sie es mit ganz alltäglichen Ratten zu tun hätten. Jetzt waren die Ratten tatsächlich aber alle völlig gleich. Also die, da war keine besonders intelligent oder so. Trotzdem ist es, und da wird's interessant, ist es so, dass die Gruppe, die die vermeintlich genialen Ratten hatte, deutlich besser abschnitt. Also die Ratten schnitten in den Ergebnissen deutlich besser ab als die Vergleichsgruppe. Was im Prinzip objektiv, um jetzt dieses Wort einfach nochmal bewusst in den Raum zu werfen, eigentlich Quatsch ist. Und sowas Ähnliches wurde auch mit Lehrern versucht. Jetzt sind wir also schon im Bereich der Menschen, denen zum Beispiel vor einem Schuljahr gesagt wurde, dass bestimmte Schüler, die total zufällig ausgesucht waren, überdurchschnittlich intelligent waren. Und am Ende des Schuljahres war es tatsächlich so, dass die deutlich bessere Noten bekommen haben als die Mitschüler, die im Prinzip genauso schlau oder weniger schlau waren. Das kann ich irgendwie alles noch so ein bisschen auf gegenseitige Beeinflussung zurückführen, dass in irgendeiner Form, keine Ahnung, vielleicht in Form von Kommunikation oder eben auch einfach der Wahrnehmung, da einfach man sich gegenseitig beeinflusst. Die Schüler deswegen besser wurden, die Ratten besser wurden, weil sie besonders gut behandelt wurden oder wie auch immer. Das funktioniert aber nicht, wenn wir uns das letzte Beispiel angucken. Da ging es um Würmer. Da ging es auch um zwei Vergleichsgruppen von Würmern. Und die Studenten, die mit diesen Würmern diese sehr einfachen Tests machen sollten, denen wurde eben auch gesagt, pass mal auf, also diese Wurmgruppe, das ist Wahnsinn, die sind irre schlau und die anderen sind halt ganz normale Würmer. Und sogar da hat es funktioniert. Das hat, ja. Das verstehe ich nicht. Ja, das ist ja der berühmte Pygmalion-Effekt, den du da beschrieben hast. Tatsächlich ist es, also es basiert ja sozusagen alles auf begrenzter Wahrnehmung von Menschen. Also man muss sich das jetzt, auch wenn es das Gehirn wieder verknotet, man muss es sich einfach so vorstellen, wir haben nichts anderes, um die Welt zu erfassen, als unser eigenes Gehirn. Also wir sind sozusagen gefangen in unserem Gehirn, in unserer Wahrnehmungsbox. Das wissen aber ja die Würmer nicht. Das wissen die Würmer nicht, aber die Menschen wissen das auch nicht. Also das heißt, sie machen ja Zuschreibungen. Also sie schließen von Verhalten, beobachtetes Verhalten von Würmern, schließen sie ja auf Intelligenz. Also irgendwo muss ja sozusagen die Brücke herkommen, warum sind die Würmer jetzt intelligenter? Sie müssen ja irgendwas anders machen als vorher oder anders machen als die weniger Intelligenten. Aber das sind sozusagen Kategorien, die Menschen sich erfinden, um das überhaupt einordnen zu können. So wie natürlich der gesamte Intelligenzquotient eine Erfindung ist, eine Kategorisierung ist, eine Einteilung ist, eine künstliche Einteilung, worauf wir uns aber alle geeinigt haben, dass es so ist. Also damit bemessen wir Intelligenz. Aber was ist denn Intelligenz? Und in welchem Kontext gibt's Intelligenz? Was heißt denn Intelligenz überhaupt? Das sind diese Fragen, die wir uns dann in dem Moment, wo so eine Kategorie festgesetzt ist, gar nicht mehr stellen. Und deswegen ist sozusagen der radikale Konstruktivismus, das ist sowas wie der fiese Stachel im Fleisch, der dich immer wieder dazu auffordert, das scheinbar Selbstverständliche zu hinterfragen. Eben zu sagen, hör zu, das ist jetzt nicht die Wahrheit, nur weil du das behauptest, dass es der Fall ist, sondern es ist eine erfundene Kategorie. Das ist ja okay, wenn sich alle darauf einigen. Schwierig wird es dann, wenn es sozusagen in Lebensbereiche von Menschen eingreift und deren und sie rigoros verletzt. Also wenn wir wieder zurückblicken auf das Beispiel der Psychiatrie, wie viele Menschen tatsächlich unschuldig irgendwo eingepfercht worden sind in Diktaturen aufgrund von Krankheitsbildern vernichtet wurden, weil man sie da einkategorisiert hat. Und da geht es nicht nur darum, irgendwie um Macht und um Gegner zu beseitigen, sondern wirklich um Konstruktionen, wo man sagt, die will ich hier nicht haben. Und diese Kategorien helfen dabei. Und Kategorien wie Intelligenz, wie Gesundheit, Normalität, Krankheit, die helfen dabei, diese Dinge umzusetzen, auf Kosten natürlich von verschiedenen Individuen. Auf der anderen Seite helfen sie uns natürlich, die komplexe Welt einfacher zu machen und uns im Zweifel vor Angriffen zu schützen. Also das ist ja so, ich sag mal, dieses Ambivalente, was da drin steckt, dass es eben nicht gut oder böse ist, sondern alles irgendwie zugleich. Mhm. Also es hat alles Vor- und Nachteile zugleich. Wir können das aber auch nicht wirklich auflösen. Wir versuchen ständig, das perfekt zu machen, aber wir werden nie dahin kommen. Es gibt, oder wie Watzlawick eben sagt, wir können keine Probleme lösen, beziehungsweise wenn wir ein Problem lösen, entstehen 10 neue Probleme. Mhm. Aber wir versuchen immer, dieses ultimative Lösen von Problemen herzustellen. Oder wie Karl Popper, auch ein berühmter Philosoph, gesagt hat, das ganze Leben ist Problemlösen. Was ja auch so ist. Also wir Menschen haben, jeden Tag sind wir konfrontiert mit jeder Sekunde von Problemen und wir müssen eine Entscheidung treffen, um dieses Problem zu lösen. Aber dadurch löst sich diese Probleme an sich nicht in Luft auf. Aber wir versuchen ständig. Ja, und das klappt mal mehr, mal weniger gut. Und damit nähern wir uns auch langsam den Medien. Wir sind auf einer Party. Es fehlt noch ein Gast, den keiner kennt. Der Gastgeber macht sich einen Spaß und behauptet, dass der betreffende Mann bis gestern wegen schwerer Körperverletzung im Gefängnis war. Beim Eintreffen dieses letzten Besuchers wird sich höchstwahrscheinlich jedes Verhalten der anderen Gäste an der Vorinformation entlassener Strafgefangener orientieren. Unabhängig davon, ob diese Aussage stimmt, wird auch jede Handlung des angeblich Vorbestraften in diesem Sinne eingeordnet werden. Bei der Sache mit der kollektiven Wahrnehmung ist es ja so, das Beispiel mit dem Verkehrsunfall kennt wohl jeder. 5 Leute sind dabei, jeder hat was anderes gesehen, obwohl eigentlich alle Zeugen des gleichen oder desselben Vorfalls waren. Da steht dann jetzt natürlich die Frage nach der Objektivität im Raum. Was beschreiben diese Zeugen? Hat einer recht? Haben alle recht oder hat keiner recht? Von Objektivität kann da tatsächlich guten Gewissens eigentlich nicht mehr gesprochen werden. Nö, das haben wir ja. Also zumindest nicht der radikale Konstruktivismus. Also wie gesagt, ich versuche das sozusagen aus der Perspektive dieses Denkwerkzeuges. Das heißt ja nicht, dass ich jetzt als Person Patrick Breitenbach immer in der Lage bin, genau so zu denken und das so zu verinnerlichen. Das gelingt mir natürlich nicht, weil auch ich natürlich der Versuchung unterliege zu sagen, es gibt nur die Realität und es ist ja so und es gibt Fakten und es gibt eben keine alternativen Fakten und es gibt die Lüge und es gibt irgendwie dann schon die Wahrheit. Das heißt, ich spreche jetzt erstmal aus dieser Perspektive des radikalen Konstruktivismus, der A sagt, es gibt sowas wie absolute Wahrheit nicht. Es gibt sowas wie die objektive Realität nicht. Trotzdem sind wir alle immer wieder in Versuchung, genau das anzunehmen. Und genau das versuchen natürlich Medien auch. Medien wollen die Realität, die es für den radikalen Konstruktivismus nicht gibt, wollen sie sozusagen 1:1 für die Menschen abbilden, objektiv abbilden und somit an die Menschen heranbringen. Das ist jetzt, sag ich mal, so das Grundideal eines Journalismus, wenn man ihn sozusagen im Vakuum, im idealen Zustand betrachten würde. Aber Journalismus und Medien ist ja noch so viel mehr als, sage ich mal, das Streben nach diesem Ideal. Also Medien an sich sind schon mal eingebettet in eine Ökonomie. Das heißt, das ist ein System, was schon mal an sich, um zu überleben, Geld verdienen muss. Mhm. Das heißt, ein Journalist muss, und das ist ja auch richtig so, einen Lebensunterhalt bestreiten, indem er journalistisch tätig ist. Um das aber zu machen, müssen sozusagen seine Arbeitgeber ihn bezahlen und um das zu tun, müssen sie wiederum Geld generieren. Wie generiert man Geld? Indem man beispielsweise Werbeanzeigen akquiriert und schaltet. Das heißt, da werden Unternehmen oder Organisationen geben dem Journalismus Geld, damit sie berichten können. Was aber natürlich schon in sich trägt, dass man natürlich ungern die Hand beißt, die man füttert. Das heißt, man wird ja als System nichts tun, was die eigene Existenz bedroht. Ich will jetzt sozusagen nicht unterstellen, dass das sozusagen ein bewusster Akt ist, sondern ich will darauf hinweisen, dass sozusagen diese Lebenserhaltung des Systems immer mitschwingt. Und dass man sich zum Teil eben wirklich dreimal überlegt, schreibt man jetzt was über den größten Anzeigenkunden, den man hat, weil man sich sicher sein kann, wenn es wirklich übel ist, was man da schreibt, man am Ende eben diese Einkünfte verliert. Also das heißt, Journalismus ist in einem ökonomischen Zwang schon mal mit drin. Das ist so das eine. Dann, was ist denn Journalismus? Also was passiert denn da? Das sind Menschen, die zusammenkommen, einzelne Menschen mit ganz eigenen Biografien, mit eigener Sozialisierung, mit eigenem Hintergrund, eigener Erziehung, mit ihrer eigenen Wirklichkeit, die jetzt versuchen, Wirklichkeit abzubilden. Aber welche Wirklichkeit werden sie denn abbilden? Im Zweifel die Wirklichkeit, die sie wahrnehmen und mit ihren Filtern sozusagen bewerten. Und so entsteht sozusagen Journalismus. Also wir sehen ja immer nur die Zeitungsmeldung im Zweifel. Aber wir sehen im Grunde genommen nicht, was für ein Mensch hat die geschrieben. Übrigens hochinteressant, ging jetzt gerade heute so ein Artikel rum, FAZ. Da ging es um diesen türkischen Journalisten der Welt, der ja gerade eingeknastet ist in der Türkei. Ja. Und da hat dann dieser Journalist sozusagen von der FAZ sich gefragt, muss man eigentlich immer Türken als türkische Korrespondenten in die Türkei schicken? weil da wäre doch viel zu wenig Abstand sozusagen. So. Das, okay, die These an sich ist schon, kann man sich schon sehr drüber streiten, was das für eine komische Aussage ist. Aber wenn man sich dann, das hat dann jemand gemacht, sich die Biografie des Journalisten anschaut, der das geschrieben hat und feststellt, der war mal selber Außenkorrespondent in der Türkei mit deutschen Wurzeln oder wie auch immer man das nennen will, dann liegt sozusagen wiederum die Vermutung nahe, na, vielleicht hat er da schon so ein eigenes kleines Interesse mit in diesen Artikel verpackt. Und das passiert halt jedes Mal, weil natürlich Menschen eben nicht in der Lage sind, objektiv zu sein, weil sie sozusagen ihrer eigenen Wirklichkeit, ihrer eigenen Wirklichkeitskonstruktion unterworfen sind. Und jeder hat eigene Interessen. Und jeder hat einen eigenen Hintergrund. Jeder kämpft für was Unterschiedliches. Dem einen ist das besonders wichtig, dem anderen das. Und dementsprechend fallen natürlich auch die Berichterstattung aus. Und wenn dann noch dazu kommt, dass wir eben wegkommen, das ist wieder das Beispiel ganz gut mit der Türkei, im Grunde genommen gibt es sowas wie Korrespondenten, das wird immer weiter zurückgefahren. Und im Gegensatz dazu gibt es Agenturmeldungen, die immer mehr als Grundlage von Nachrichten dienen. Also noch ein zusätzlicher Wirklichkeitsfilter. Also ich prüfe schon gar nicht mehr selber nach als Journalist, stimmt diese Geschichte, weil ich vor Ort bin, sondern ich übernehme sie von einer Nachrichtenagentur, die behauptet, das wäre so. Das ist ja aber auch einer der Gründe, warum die Medien so extrem in der Kritik stehen, ne? Denn die Dinge, die du benennst, zum Beispiel die Einflussnahme von Geldgebern beziehungsweise Anzeigenkunden, die spielen eine Rolle. Die Tatsache, dass alles ja extrem schnell gehen muss, man also überhaupt gar nicht mal die Zeit hat, von A nach B zu fahren, um sich davon zu überzeugen, ob das stimmt, über was man da schreibt, sondern stattdessen Agenturmeldungen übernimmt. Das auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber ja nach außen hin zumindest der Versuch unternommen wird, von Seiten der Medien Objektivität zu verkaufen. Und das glauben die Leute nicht mehr. Das ist richtig. Also sagen wir so, das Problem ist, Leute glauben noch, dass es sowas wie Wahrheit und Objektivität gibt. Sie haben aber noch nicht den Schritt vollzogen, dass gar kein Medium dieser Welt das abbilden kann. Das ist das Grundproblem. Also deswegen zieht es sie alle zu diesen alternativen Medien, sage ich mal, die ihnen ein anderes Angebot machen. Und da machen sie den gleichen Denkfehler nochmal, nämlich zu sagen, nur weil die sagen, die anderen berichten nicht wahrheitsgemäß, heißt es in der Schlussfolgerung nicht, dass die Alternativen jetzt wahrheitsgemäß berichten, sondern dass sie genau in die gleiche Falle sozusagen tappen, mitunter sogar noch in die größere Falle, weil da dann Ethik vielleicht überhaupt gar keine Rolle mehr spielt, weil dieser Idealismus des objektiven Abbildens überhaupt keine Rolle mehr spielt, sondern eigentlich nur noch darauf einzahlen will, dass man Macht vergrößert, Interessen vergrößert und so weiter und so fort. Ich glaube, was hilfreich wäre in dieser ganzen Debatte, ist tatsächlich diesen Wahrheitsbegriff kritisch zu hinterfragen, ob das überhaupt noch der Fall ist. Und da liefert tatsächlich Heinz von Förster wieder einen wunderbaren Denkimpuls, der sagt, schaut man sich den englischen Begriff für Wahrheit an. Also er war einer, der gesagt hat, schafft diesen Wahrheitsbegriff ab, der erzeugt nur Probleme. Mhm. Er sagt, wenn du dir den Wahrheitsbegriff auf Englisch anguckst, dann steht da Truth. Und das hat eine sehr enge Verwandtschaft mit dem Begriff Trust, nämlich Vertrauen. Mhm. Und darum geht es im Grunde im Kern. Also wir erzeugen oder wir wollen die Wirklichkeit oder wir brauchen die Wirklichkeit, die objektive Wirklichkeit, um zu vertrauen zu können, damit wir überhaupt morgens aufstehen können, um für uns zu entscheiden, was das Richtige und was das Falsche ist. Wir brauchen sozusagen Vertrauen. Und Dinge sind so lange wahr oder falsch, wie wir Quellen der Information vertrauen oder misstrauen. Und deswegen ist natürlich dieses ganze Thema Lügenpresse hochgefährlich. Oder was heißt hochgefährlich? Das ist ein interessanter Mechanismus. Weil in dem Moment, wo ich sozusagen sage, vertraut denen nicht mehr, zerstöre ich ja sozusagen diese Bindung und gleichzeitig lade ich ein, aber vertraut uns, weil wir wissen es besser, wir kennen die Wahrheit und so weiter und so fort. Mhm. Wenn man sich aber bewusst macht, dass es im Grunde genommen nicht um Wahrheit geht, sondern um Vertrauen, dann hat man die Möglichkeit, eine ganz andere Perspektive auf Medien einzunehmen. Weil dann kann man sagen, okay, es passieren tatsächlich Fehler, ja, haufenweise. Mhm. Es gibt Abhängigkeiten, klar. Aber summa summarum vertraue ich Medium A immer noch mehr als Medium B. Also ich kann dann mit diesen Parametern, also indem ich mir veranschauliche, haben die eine eigene Agenda? Mit wem sind die eigentlich verbandelt? Was ist eigentlich das Hauptinteresse dieses Mediums? Und so weiter. Habe ich ganz andere Kriterien zu bewerten, ob ich dem Medium mehr vertraue als den anderen. Und wenn ich dann noch verschiedene Medien nebeneinander habe, habe ich dann natürlich noch ein größeres Bild und kann sozusagen mein Vertrauen auch ein Stück weit so ein bisschen verteilen. Aber summa summarum geht es eigentlich immer nur um Vertrauen und eben nicht um Wahrheit letzten Endes. Und Vertrauen, das ist was ganz Schwammiges. Also das ist was, was eher auf der emotionalen Ebene stattfindet. Deswegen können sich ja Verschwörungstheorien, Fake News etc. so gut verbreiten und verankern, weil da geht es eigentlich nur um die emotionale Schiene und um die Frage, vertraue ich der Geschichte? Und je einfacher eine Geschichte ist, je emotionaler Geschichte ist, desto mehr vertraue ich sozusagen dieser Geschichte, weil sie einfach gut da reinpasst. Je besser sie erzählt ist, sagte auch von Förster, glaube ich. Ne? Hm. Genau, Heinz von Förster sagt, die beste Geschichte gewinnt am Ende. Also er sagt, es gibt ganz viele unentscheidbare Fragen. Also prinzipiell unentscheidbare Fragen. Also sowas wie ist die Welt entstanden? Es gibt ganz viele Geschichten und Theorien. Aber man kann nicht sagen, dass selbst sozusagen Darwins Theorie oder Urknalltheorie, das sind alles nur Theorien. Im Grunde genommen nur Geschichten, die uns serviert werden. Natürlich werden die ausgeschmückt mit Versuchsanordnungen etc. pp. Aber einen wirklichen Beweis dafür gibt's nicht, sondern wir als Zuhörer dieser Geschichten müssen uns an einem gewissen Punkt dafür entscheiden. Variante A oder B. Mhm. Und das ist sozusagen das Grundprinzip. Und das heißt, je besser eine Geschichte erzählt wird, je anschlussfähiger sie ist an das einzelne Individuum, je mehr Verknüpfungen schon vorhanden sind. Also wenn jemand natürlich schon in einem Nazi-mäßig sozialisiert wurde, in einer Familie, wo das völlig normal war, der wird natürlich wesentlich eher auf diese Geschichten anspringen und wird sich eher gegen konträre Geschichten abschotten und wehren. Und das ist sozusagen das Grundprinzip. Derjenige, der die besten Geschichten erzählt, die am anschlussfähigsten bei den Menschen sind, der gewinnt. Und das ist auch der Grund, warum Donald Trump so erfolgreich war. Weil er A, so einfach Geschichten erzählen konnte, so emotional. Und der Witz war ja so widersprüchlich. Der hat den einen das erzählt, den anderen das erzählt. Und am Ende konnte sich jeder das Beste für sich rauspicken. Ja, und dadurch ist er amerikanischer Präsident geworden. Ja, was extrem erstaunlich und erschreckend zugleich ist. Wobei im, also beim Beispiel Trump haben die Medien, ja, welche Rolle schreibst du da den Medien zu? Ich meine, es gibt ja, das ist ja schon kein Kleinkrieg mehr, das ist ja eine offene Schlacht, die zwischen Trump und den meisten Medien ausgefochten wird. Das heißt, die Medien waren es da tatsächlich dann eher nicht, die ihn hochgeschrieben haben, sondern es war sein Entertainment, das ihn dann letztlich nach vorne gebracht hat. Naja, die Medien haben natürlich schon ihren Teil in dem ganzen Spiel beigetragen. Also ich sag mal so, allein dadurch, dass er eben so Klöpse immer so viele Stöckchen geworfen hat und die Medien brav über jedes Stöckchen gesprungen sind. Auch da gibt's eine schöne kleine Anekdote von Heinz von Förster, der gesagt hat, im Grunde genommen, wenn man sozusagen als Revolutionäre da draußen fordert, nieder mit dem König, bringt man jeweils immer wieder den König ins Spiel und legitimiert sozusagen seine Macht, allein indem er ihn benennt. Oder schlägt sich nieder in den berühmten Sponti-Sprüchen, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Also dieses Ding, allein dadurch, dass wir ihm Macht zusprechen, hat er Macht. Also wenn in Deutschland niemand glauben würde, dass Angela Merkel Bundeskanzlerin ist, wäre sie es dann? Und welche Symbolik hat dieses Amt und so weiter? Auch das sind alles Konstruktionen und Zuschreibungen. Was ich aber ursprünglich zu Trump und Medien sagen wollte, ist sozusagen, dass A, er omnipräsent war. Also er ist ja der verkörperte Reality-TV. Der macht nichts anderes wie seine Reality-TV-Show, die sehr erfolgreich war, fortzusetzen, auf eine neue Ebene zu bringen, wo das normal nie eine Rolle gespielt hat. Und allein dadurch hat er unfassbar viel Aufmerksamkeit bekommen. Das heißt, die Aufmerksamkeit durch die Medien war signifikant höher. Dann hat Trump das natürlich sehr geschickt in der Kampagne gemacht, zu sagen, alles, was die Medien über mich schreiben, was mir nicht passt, ist sozusagen Fake News, ist made up. Das ist eine Schmutzkampagne und so weiter. Und zugleich hat er natürlich all die, ich sag mal, in Anführungszeichen alternativen Medien, Breitbart etc., also die wohlwollend über ihn geschrieben haben, die ihn unterstützt haben, hat er sozusagen mit nach oben gehoben. Und dadurch hat er sozusagen Medien untereinander auch ein Stück weit ausgespielt. Und das Problem, was jetzt heute natürlich stattfindet, ist, er hat natürlich den Medien den Krieg erklärt. Das bedeutet aber auch, wenn man jemanden in den Krieg zieht und das rein auf einer emotionalen Ebene zieht, also die Leute richtig stinkwütend macht, die New York Times sozusagen kränkt, weil er ist ja auch permanent gekränkt. Und Kränkung entsteht Wut. Und sobald man in diesem Wutmodus ist, macht man Fehler. Und das ist jetzt die große Gefahr der Medien, dass sie plötzlich tatsächlich eine Berichterstattung machen, die sich so auf ihn und seine Person einschießen, dass sie immer unsachlicher wird und damit auch immer angreifbarer und damit zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung wird. Mhm. Weil der wartet nur darauf, dass die Fehler machen. Und dann kann er das sozusagen als Beleg nehmen, dass Medien ja Fake News erzeugen. Und ansonsten wiederholt er das sowieso so oft, bis viele Leute das auch einfach glauben. Also auch das hilft. Das hatte man ja auch schon in den Propagandakünsten im Dritten Reich erlebt. Du musst eine Lüge so oft wiederholen, dass die Menschen sie letztendlich verinnerlichen. Mhm. Eigentlich muss man immer die Ostereier erst selber verstecken, damit man sie findet. Aber das ist nicht weiter schlimm, weil Hauptsache man findet Ostereier. Professor Fritz B. Simon, Psychiater und Familientherapeut. In ihrem Lied Painted Black erzählen die Rolling Stones von einem depressiven Mann, der als einzige Farbe nur noch schwarz wahrnimmt. Alles, was er sieht, wird im Sinne seiner düsteren Stimmung umkonstruiert. Der Song beschreibt einen Zusammenhang, den wir aus unserem Alltagserleben kennen, dem wir aber trotzdem keine so große Bedeutung zumessen. Wahrnehmung ist ein aktiver Vorgang. Unsere Sinnesorgane bilden die Welt zwar ab, aber meistens so, dass sie zu uns passt. Diese sich selbst erfüllende Prophezeiung scheint in den letzten Tagen und Wochen auch relativ gut bei Martin Schulz funktioniert zu haben, war zumindest mein Eindruck. Der kommt jetzt aus Brüssel auf die Bühne der Bundespolitik, stellt sich als Kanzlerkandidat auf und wurde ja zumindest in den ersten Tagen und Wochen tatsächlich, also das nenne ich wirklich mal klassisches Hochschreiben. Er wurde also hochgeschrieben und er kann's und er ist die einzige Möglichkeit überhaupt, irgendwas gegen Merkel zu tun, so sinngemäß. Und das zu einem Zeitpunkt, an dem er inhaltlich noch überhaupt keine Aussagen gemacht hat, außer der, ja, ich bin jetzt da und wählt mich mal. Da fehlten erstmal alle Inhalte und trotzdem die Umfragewerte, wobei man Umfragewerte natürlich dann auch schon wieder als gewisse Form von Steuerung, Manipulation oder Beeinflussung in irgendeiner Form beschreiben kann. Jedenfalls, ich komme nicht drum rum, ich muss wieder den Begriff der Objektivität verwenden. Objektiv hat er im Prinzip erstmal noch gar nichts geleistet und trotzdem war er plötzlich ein gleichwertiger Gegenkandidat zu Angela Merkel. Das ist doch durchaus sich selbst erfüllend. Naja, was heißt objektiv geleistet? Also naja, hat sich programmatisch zum Beispiel ja zunächst überhaupt gar nicht geäußert. Ich meine, Gerechtigkeit, also das ist das Gleiche, als wenn Gauck von Freiheit spricht. Das heißt ja erstmal gar nichts und nichts und alles. Ja, klar, also sozusagen ist es ja die Frage, aus welcher Perspektive schaue ich mir sozusagen das Phänomen Schulz an? Und was sozusagen Schulz oder dieses Phänomen uns ja zeigt, ist, dass es offenbar ein Bedürfnis gibt, ich würde noch nicht mal sagen, ein kollektives Bedürfnis, weil, wie du ja schon sagst, es sind so viele Filter dazwischen. Also ist es eher was, was Journalisten anspricht, die ja auch in Deutschland eher als linksliberal eingeordnet werden. Zumindest hört man das immer wieder. Das ist so die Geschichte, die rumwabert. Also könnte es sein, dass es vor allen Dingen viele Journalisten jetzt begeistert, dass man endlich eine sozialdemokratische Figur hat, mit der man sich zumindest eher identifizieren kann als Sigmar Gabriel. Das ist so dieser eine Punkt. Und zum anderen zeigt es ein Bedürfnis aus, was, glaube ich, viele Menschen in Deutschland umtreibt, nämlich, dass es mit Angela Merkel eigentlich zu Ende ist. Also eine Unzufriedenheit eigentlich nicht nur mit Angela Merkel einerseits, auch als Person, die ein Sinnbild ist für die Große Koalition. Ich glaube, dass das sozusagen eine immense Befreiung bei vielen Menschen waren, die gesagt haben, ich will nicht nochmal die Große Koalition. Und da ist es auch dann erstmal scheißegal, wer da kommt und was er mitbringt. Das war, glaube ich, sozusagen mit der Hauptfaktor, warum es diesen Hype gab, nämlich eine Alternative zu haben, die nicht Alternative für Deutschland heißt. Ich glaube, dass sozusagen diese letzten 4 Jahre der Großen Koalition ohne sichtbare Opposition zu diesem Urbedürfnis, aber natürlich jetzt meine persönliche Interpretation, also meine Wirklichkeitskonstruktion, aber das würde ich jetzt sozusagen in dieser Analyse sehen, dass es jetzt in dem Moment erstmal egal ist und dass sozusagen viele Menschen in ihrem Herzen Sozialdemokraten waren, sich dann aber nicht mehr als solche repräsentiert werden und nun die Hoffnung aufkeimt, dass da vielleicht eine Kehrtwende stattfinden könnte. Auch wenn es vielleicht nicht der Fall ist, aber in dem Moment, das ist so die, ich sag mal, die Urzündung, die Urbefreiung, die, glaube ich, viele erlebt haben und da natürlich eine immense Projektionsfläche natürlich jetzt in Schulz sehen. Und wenn es auch keine programmatischen Punkte gibt, dann redet man sie sich ein. Genau, oder es ist natürlich jetzt die Grundlage, welche zu schaffen. Also auch das kann natürlich ein Effekt sein. Also man muss natürlich sehen, das sind ja, ich sag mal, wir leben ja alle in so Feedback-Loops. Also es ist ja nicht alles linear, sondern alles beeinflusst sich gegenseitig. Permanent. Also es ist sozusagen nicht, also die Self-fulfilling Prophecy muss nicht in der Prophezeiung münden, sondern sie kann auch dazu führen, dass man genau das verhindern will, was prophezeit wird. Also der Ausgang ist immer offen. Und wir beeinflussen uns sozusagen gegenseitig. Das heißt, jetzt könnte natürlich, weil die Stimmen mehren sich natürlich, die sagen, ja, jetzt muss er aber mal ein Programm liefern und so weiter, Hype. Die sind ja nicht dumm in der SPD, in der Wahlkampfstrategieabteilung. Die sehen das ja genauso, die kriegen das ja genauso mit wie wir beiden jetzt. Mhm. Und deswegen werden sie auch schnell an den Punkt kommen, wenn wir diesen Hype jetzt aufrechterhalten wollen, müssen wir jetzt nachliefern. Und das heißt, er muss jetzt nachliefern, weil sonst erfüllt sich die Prophezeiung, dass sich alles wieder so in sich zusammensackt Und gerade heute kam ja die Meldung zu sagen, er hat den ersten Punkt der Agenda 2010 angepackt, nämlich Verlängerung Arbeitslosengeld 1, 2, weiß ich nicht, würde er sozusagen ins Programm nehmen. Das heißt, er reagiert da schon in Dosen da drauf. Befristete Aber, Verträge ist, glaube ich, auch noch so ein Punkt, der genannt wurde, habe ich vorhin gelesen. Genau, also das heißt, dass das arbeitet. Also das ist ja das Entscheidende, dass es sich gegenseitig, also dass es eben offenbar vielleicht doch mehr ist als jetzt sozusagen einfach luftleerer Populismus, weil er muss jetzt auch darauf reagieren, weil wenn Schäuble ein großes Interview im Spiegel gibt und ihm vorwirft, er sei der zweite Donald Trump, kann er so nicht stehen lassen. Das heißt, er muss jetzt beweisen, dass es eben nicht ist. Und er muss auch seinem eigenen Klientel beweisen, dass sie ihm wieder vertrauen müssen. Und mit einer der großen Gründe, warum man der SPD nicht mehr getraut hat, ist tatsächlich Agenda 2010, würde ich als kleines Trauma der Sozialdemokraten bezeichnen, wo ja die Partei auch gespalten wurde. Ich würde es als großes Trauma beschreiben. Ja, ja, klar. Also das hat dazu geführt, dass sich die Partei gespalten hat und das muss er jetzt sozusagen wieder kitten, ohne dass er natürlich den anderen Flügel, der diese Agenda immer noch gut findet und richtig findet, natürlich kränkt und vor den Kopf stößt. Also er muss jetzt hier wirklich einen Eiertanz bestehen und so arbeitet das alles so ineinander. Was meinst du denn, wie die Medien sich jetzt verhalten? Ich meine, denkbar ist ja alles Mögliche. Also er kann natürlich jetzt kleine Brocken hinwerfen, immer mal wieder. Und darauf hoffen, dass der Hype bleibt. Aber ich glaube eigentlich nicht, dass die Medien das mitmachen. Also, was ich jetzt so beobachtet habe, also ich bin ja langjähriger Spiegelleser. Jetzt kann man vom Spiegel sagen, was man will, auch wie so die Entwicklung. Der Spiegel ist nicht immer der Spiegel. Ich lese ihn aber, auch wieder. Also. Ja, ja. Print ist sowieso da nochmal anders als online, aber geschenkt. Was ich jetzt tatsächlich beobachte, ist, weil man könnte ja meinen, der Spiegel ist ja eher, ich sag mal, sozialdemokratisch geprägt, sozialliberal und so weiter. Man könnte jetzt sozusagen so einen Hype ja mit befeuern. Also man könnte sozusagen ähnlich wie die Bild-Zeitung ihre eigenen Kandidatenkampagnen oft in der Vergangenheit gefahren haben, wo ganz klar eine einseitige Unterstützung war für eine Partei oder einen Kandidaten. Könnte der Spiegel das ja jetzt auch machen. Aber was ich jetzt vermehrt immer wieder sehe, sind sozusagen auch sehr kritische Artikel über Schulz, wie er beispielsweise seinen engen Vertrauten da in Dienstreiseabrechnungen gebracht haben, die so nicht der Fall ist. Also die wirklich kritisch diesen Hype auch hinterfragen. Und das ist wichtig. Und das ist eigentlich auch die Hauptaufgabe eines sogenannten objektiven Journalismus. Also ich glaube, beim Journalismus geht es nicht darum, wie ich ihn mir vorstelle, darum, die Wahrheit abzubilden, sondern das scheinbar Selbstverständliche kritisch zu hinterfragen. Also permanent versuchen, Dinge zu widerlegen. Sich eher auf die Lügen zu konzentrieren als auf die Wahrheit. Weil Lügen kann man wesentlich besser entlarven, als die Wahrheit abzubilden. Das muss Journalismus machen. Also sich ein Thema aus möglichst verschiedenen Perspektiven anzugucken und versuchen, wo greift denn jetzt wirklich Kritik? Wo ist denn jetzt wirklich was anders, wie es behauptet wird? Das muss Journalismus leisten. Und ich glaube, dass das viele Medien begriffen haben, tun trotz eigener Agenda immer wieder sozusagen diesen Stachel ins Fleisch zu setzen. Bei all den Fehlern, die sie machen, bei all der Kritik und so weiter, vertraue ich zumindest noch vielen Medien, dass sie trotzdem diesen Ethos ihres Berufes gut ausführen. Im Rahmen ihrer ökonomischen Zwangslage, in der sie sich befinden. Ja, das sowieso. Okay. Aber damit mussten wir ja immer leben. Ja, also das hat sich ja, vielleicht hat sich's ein bisschen verschärft im Laufe der Geschichte, das weiß ich nicht. Also ich glaube gerade durch die digitale Revolution hat sich das immens verschärft. Ich glaube, vorher war sozusagen das relativ stabil, weil natürlich sowas wie Anzeigen, das war nicht wirklich messbar. Da hat man eine klare Auflagenzahl gehabt, hat es dann so hoch extrapoliert und konnte da eigentlich ein gutes, sicheres Auskommen haben. Und seit wir digital unterwegs sind, können wir ja jeden Klick messen und sehen, okay, die Werbung bringt am Ende dann doch nichts. Also ziehst du zurück und damit habe ich kein Geld mehr und so weiter und so fort. Also das hat sich schon ein Stück weit verschärft, dieser ökonomische Druck. Und ja, vielleicht gibt es aber in Zukunft ganz andere Modelle. Wir haben durch das Internet natürlich auch neue Modelle wie Crowdfunding etc. Wobei das dann auch kein Garant ist für gutes journalistisches Arbeiten. Auch da ist Vertrauen natürlich wieder ganz oben als wichtigste Währung. Vertraue ich denjenigen, die das dann machen, und gebe ich ihnen mein Geld? Ja, das sind die Faktoren, die natürlich da immer eine große Rolle spielen. Und natürlich könnte man jetzt sagen, als Vertreter des Öffentlich-Rechtlichen, für den ich ja auch letztendlich arbeite, auch da kann man natürlich die Sache aus zwei Blickwinkeln angucken. Also man kann sagen, ja, einerseits Zwangsgebühren, Staatsrundfunk und so weiter, alles staatlich gelenkt. Das ist ja so die eine Kritik. Auf der anderen Seite kann man ja sagen, gut, man könnte es auch sehen, man hat sozusagen einen solidarischen Beitrag, der dafür sorgt, dass es eben ökonomisch nicht so ganz abhängig ist, wobei natürlich da wiederum ganz viele kritische Ansatzpunkte sind, die zu benennen sind. Also warum gibt es dann trotzdem Werbung im Öffentlich-Rechtlichen und so weiter und so fort. Zum Beispiel, Und trotzdem gibt es natürlich Interessensverflechtungen. Also dann spielen eben Parteipolitik eine Rolle. Es gibt natürlich ganz viele NGOs, die ihre und Kirchen da, die ihre Agenda haben wollen. Also das heißt, wir kommen aus dieser, ich nenne es immer Interpendenznummer, diese Verknüpfung von Interessen, weil Menschen nun mal Beziehungswesen sind. Wir sind immer in sozialen Gruppen organisiert. Wir können gar nicht anders als miteinander kungeln, wenn man so will. Mhm. Also es ist ja ganz normal. Also wir leben immer in Beziehungen. Wir leben in Geben und Nehmen. Wir haben alle unsere Interessen, die wir irgendwie bestmöglich umsetzen wollen. Die einen vielleicht nicht auf Kosten anderer. Aber am Ende geht es immer darum, das eigene gute Leben sozusagen umzusetzen. Und das können wir immer nur gemeinsam mit anderen Menschen. Und deswegen gibt es sowas wie eine machtfreier Journalismus, interessensfreier Journalismus, objektiver, den gibt es nicht, den wird es nie geben, solange es Menschen gibt. Mhm. Gut, es spielen immer Wertungen natürlich mit rein, also unter Umständen persönliche Wertungen, unter Umständen dann auch Wertungen, ja, die zum Beispiel von Geldgebern durchaus mit auf den Weg gebracht werden. Ja, wobei ich glaube tatsächlich, dass sozusagen das, was ja immer unterstellt wird, egal ob es jetzt öffentlich-rechtlich oder Privatmedien sind, dass sozusagen irgendjemand da oben diktiert, was in die Zeitung geschrieben wird. Ich glaube, so funktioniert es halt eben nicht, sondern dass da viel auch unbewusst ist, dass das viel im Klein-Klein passiert, dass es eine Mischung ist aus vorauseilendem Gehorsam und so weiter. Das ist eher so an der Tagesordnung und Fehler machen und so weiter, als jetzt der große Diktator bestimmt, was in den Medien geschrieben wird. Nee, das glaube ich auch nicht. Aber wir hatten ja vorhin diesen Einspieler mit der Party und dem zusätzlichen Besucher, der in das Partygeschehen mit reingekommen ist und von dem der Gastgeber ja seinen Gästen gesagt hat, dass der aus dem Gefängnis kam. Und als der dann auf der Party aufgetaucht ist, war natürlich die Tatsache, dass er im Gefängnis war, vermeintlich war er ja gar nicht, hat sich natürlich extrem ausgewirkt auf die anderen Partygäste, die eben diesen Gast mit Gefängnis eben in Zusammenhang gebracht haben, ohne dass da jetzt irgendwie eine böse Macht gewesen wäre, sondern einfach nur eine Information sozusagen, die am Rande fallen gelassen wurde und die dann natürlich gewirkt hat. Und das kennen wir aber in unserer Berichterstattung ja durchaus auch. Ich sag mal, dieses zweierlei Maß, man sieht das an militärischen Einsätzen, zum Beispiel, wenn die vom Westen ausgehen, dann lesen wir Dinge wie internationale Gemeinschaft setzt sich ein, verteidigt unsere Werte und so weiter und so fort. Das klingt dann alles sehr geschmeidig und gerecht und fair. Und wenn die Russen das Gleiche machen, dann ist es Aggression, Annexion, Völkerrechtsverletzung und so weiter. Also das finde ich schon problematisch, dass da wirklich zwei komplett unterschiedliche Sichtweisen vergleichbarer Handlungen zu solch unterschiedlicher Berichterstattung führen. Ja, absolut. Also, aber aus dieser Nummer werden wir nie rauskommen. Also das ist ja das Problem. Also wir sind sozusagen ja alle kulturell vorgeprägt. Ja, also wir tragen schon mal so diese ganze Geschichte mit uns rum. Ja, und damit auch jedwede Form von Klischees und Stereotypen, die wir entweder von unseren Eltern haben, die wir entweder aus der Zeitung kennen, aus den Geschichtsbüchern und so weiter. All das ist ja nicht objektiv, sondern es sind Geschichten, die sich durchgesetzt haben. Ja, aber es geht da eben auch um Sprache, um die Art und Weise, ja, wie Sprache einen Inhalt vermittelt. Ja, natürlich, aber die Sprache formt sozusagen die Geschichte. Hm. Und jede Geschichte formt wiederum einen Filter. Nämlich die Art und Weise, wie ich die nächste Geschichte, die ich irgendwo lese, einordne. Hm. Also das heißt, ich lese irgendwo eine Meldung, 40 Panzer werden da und dahin gefahren. Das ist Wirklichkeit erster Ordnung. Und selbst da gibt's dann schon Probleme, das richtig einzuordnen. Ich glaube, ich weiß nicht, wo ich das letztens gesehen habe. Ich glaube, es war sogar in der Anstalt. Keine Ahnung. Wo sozusagen allein die Meldung, wie viel Panzer waren's, so variiert ist, weil zum Beispiel so eine fahrende Haubitze gar nicht als Panzer gezählt wird. Mhm. Egal, also angenommen, es wären irgendwo 80 Panzer hin verlagert, an irgendeine Grenze, wohin auch immer. Das ist Wirklichkeit erster Ordnung. Wirklichkeit zweiter Ordnung ist dann zu sagen, okay, zu welchem Zweck ist es jetzt eine Provokation von West, Ost, Süd, Nord, wem auch immer, weil West, Ost, Süd, Nord haben wir noch nie getraut. Die waren schon immer so und die sind ja so und so weiter. Also das heißt, diese Stereotypien, die wir im Laufe unserer Sozialisation, durch unsere Erziehung erfahren haben, wenden wir immer an. Und davor sind Journalisten dann im Zweifel eben auch nicht gefeit, weil es auch immer nur Menschen sind, die ja in einem Umfeld arbeiten, wo andere Menschen mit ähnlichem Mindset sind, sich also gegenseitig dem noch bestätigen. Das heißt also auch so eine, selbst wenn es im Vier-Augen-, Sechs-Augen-, Acht-Augen-Prinzip geht, haben wir immer noch eine Bestätigung dieses sehr starken Filters. So, das ist halt einfach der Fall, aber es ist halt absurd sozusagen, wenn es dann wiederum Medien gibt, die sagen, die machen das so und damit aber implizieren, sagen, wir machen das aber nicht so. Das ist für mich das eigentlich Absurde, das ist für mich das eigentlich Fatale, weil ich sage, man kommt aus dieser Nummer nie heraus, aber es ist wichtig, sich dem bewusst zu werden, dass es so ist, weil in dem Moment, wo man sich das bewusst macht, dass es niemand richtig hinkriegt, kann man das ganz anders sich angucken, anders hinterfragen, nochmal anders nachfragen, nochmal anders nachforschen. Wenn man sich diesen Denkbeschränkungen, diesen Vorurteilen jeweils immer bewusst ist, dann wird es eigentlich ein bisschen einfacher. Auch wenn es erstmal komplizierter klingt. Okay. Es bleibt konstruiert, die Medien konstruieren aufgrund von ganz unterschiedlichen Beweggründen und uns bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als damit konstruktiv umzugehen, sozusagen. Ja, und dem ein Stück weit zu vertrauen. Also das ist halt so der Knackpunkt. Also wem vertrauen wir? Und Vertrauen kann ja nur durch langfristige Beobachtung stattfinden. Deswegen hat natürlich eine Partei wie die AfD einen immensen Vorteil, weil sie mussten bisher noch nicht beweisen, was sie da alles versprechen und was sie alles toll, oder beziehungsweise sie mussten ja noch nicht mal sagen, was sie überhaupt vorhaben, weil es reichte ihnen bisher zu sagen, ihr macht alles scheiße. Mhm. Aber sobald die mal in die Pflicht genommen werden, zu sagen, jetzt liefert ihr mal, jetzt macht ihr aber mal die Lösung, die ihr so versprecht und eure Wahrheit und so weiter, dann werden die ganz schnell an ihre Grenzen kommen, weil dann wird das Gleiche passieren wie bei jedem anderen auch. Sie werden Versprechen nicht halten können. Manchmal muss man dann sagen, zum Glück wahrscheinlich nicht. Aber dann wird man eben sehr schnell sehen, dass man ihnen auch letztendlich nicht mehr oder weniger trauen kann als allen anderen. Also es ist sozusagen die Frage, wie entwickelt sich sowas langfristig? Wem kann ich langfristig trauen? Und da ist natürlich jedes gebrochene Versprechen ist dann natürlich schwierig. Und deswegen hat eine Partei wie die SPD natürlich immense Probleme. Oder jetzt auch die Partei wie die CDU, die einen starken rechten Flügel hat, die ihre Erwartungen nicht erfüllt sehen. Durch eine zum Teil äußerst linke Politik der Kanzlerin. Da werden sozusagen Erwartungen immer wieder enttäuscht und das führt zu einem Vertrauensverlust. Und Vertrauen, wie gesagt, ist das A und O im täglichen Zusammenleben. Ohne Vertrauen, so hat Niklas Luhmann mal gesagt, können wir morgens nicht aus dem Bett steigen. Ich hoffe in jedem Fall, dass die AfD nicht in die Lage kommt, den Beweis antreten zu müssen. Fürchte allerdings, dass sie auf jeden Fall in den Bundestag kommt bei der nächsten Bundestagswahl. Und dann werden wir mal sehen, was sie da so machen. Aber zumindest zu einer Koalition wird es ja Stand heute mit keiner anderen Partei kommen, so dass sie dann selbst im Bundestag im Prinzip weiter fleißig weiter versprechen können, ohne Versprechen brechen zu müssen. Ja, ich glaube tatsächlich, dass sozusagen das Einzug in das Parlament auch wenn es sozusagen mir als Individuum extrem widerstrebt, aber ich glaube, es würde unfassbar viel Wind aus den Segeln nehmen, weil sie sind damit sozusagen groß geworden, eigentlich als außerparlamentarische Opposition, eben auch, weil eine parlamentarische Opposition in der Großen Koalition so gut wie nicht sichtbar und so gut wie nicht stattgefunden hat. Also selbst die Grünen, die in der Opposition waren, haben ja schon die ganze Zeit entweder mit Schwarz-Grün geliebäugelt. Also das ist für mich keine richtige Oppositionsarbeit, die da stattgefunden hat. Das Einzige, was man noch so halbwegs sichtbar erlebt hat, war Gregor Gysi mit seinen Reden, die irgendwie so durch den Mainstream mal durchgedrungen sind. Aber ansonsten... Naja, und Sarah Wagenknecht, ne? Ja, genau. Aber ansonsten wenig Opposition, die stattgefunden hat, außer eben die AfD, die aber eigentlich außerparlamentarisch agiert hat, auch wenn sie natürlich in manchen Landtagen und so weiter jetzt drin sind. Aber das haben sie halt eben geschickt eingesetzt, diese Unzufriedenheit, diese Vertrauensbrüche, und versuchen jetzt natürlich das Vertrauen auf sich zu ziehen. Und aber auch das kann sozusagen ganz schnell wieder in sich zusammenfallen. Ja, wobei vielleicht abschließend dann direkt nochmal zurück zur AfD, das ist ja schon bemerkenswert, und da sind wir auch wieder bei den Medien, dass, ich sag mal so, in der Geschichte ist es in der Regel so gewesen, dass Parteien, die nicht im Bundestag gewesen sind, auch keine große mediale Präsenz hatten. Also selbst die FDP, die ja nun schon längere Zeit nicht mehr im Bundestag sitzt, bekommt medial für mein Empfinden nur ein übersichtliches Maß an Aufmerksamkeit. Ganz anders die AfD, die noch nie im Bundestag saß und ja auch jetzt nicht drin sitzt und trotzdem bei jeder Gelegenheit medial irgendwie angepackt wird, in Talkshows gezogen wird, Interviews gibt und so weiter und so fort. Also das Interesse der Medien an der AfD, das ist ausgesprochen groß. Ja, absolut, weil sie natürlich das ähnliche Spiel spielen, wie Trump in den USA das gemacht hat. Also A, so ein bisschen so diese Märtyrerrolle. Also das heißt, wenn sie nicht eingeladen werden in die Talkshows, dann spielen sie sich zum Märtyrer auf. Das verletzt natürlich auch sofort die Ehre des Journalisten, der natürlich möglichst objektiv und aus vielen Perspektiven alles darstellen will. Das heißt, allein sozusagen die Unterstellung, Journalismus blendet Dinge aus, führt die AfD in eine sehr geschickte Position, nämlich dass sie überall auftauchen müssen, weil sonst sie wieder in diesen Märtyrermodus switchen. Mhm. Das ist so das eine. Dann sind es natürlich strategisch sehr bewusst platzierte Provokationen. Also wenn ein Bernd Okay. Bernd oder Bernd, das Brot Höcke. Wenn der also ein großes Spiegelinterview gibt und er packt dann diesen Brot für die Welt oder Misio-Kalender aus, zeigt, oder er geht mit einer Deutschlandfahne zu Günther Jauch. Das sind ganz bewusste Provokationen, die ganz bewusst natürlich in unserer Aufmerksamkeitsökonomie zu Gesprächsanlässen führen. Darüber müssen wir uns aufregen. Darüber müssen wir alle sprechen. Mhm. Und das ist der große Trick. Durch Provokationen, geschickt platzierte Provokationen, sei es Boateng, sei es völkisch wieder neu, das sind alles, manche sind wahrscheinlich auch zufällig entstanden. Ich will nicht sagen, dass das alles auf dem Reißbrett entstanden sind. Aber das sind natürlich Provokationen, die auch gerade Journalisten aus zwei Gründen dankbar aufnehmen. Der eine, weil sie natürlich, wenn sie tatsächlich eher sozial-liberal, demokratisch für eine offene Gesellschaft eintreten, dass sie das natürlich im tiefsten Inneren so verletzt, dass sie auf Gegenwehr schalten und mit Gegenwehr natürlich dagegen schreiben, aber trotzdem Aufmerksamkeit bescheren. Und das andere ist natürlich, es bringt Auflage. Die Leute wollen es lesen. Also das wird geklickt, das wird geteilt, das funktioniert. Also gerade diese Provokation, diese permanente Grenzüberschreitung, das funktioniert, und am Ende zahlt das dann natürlich auch auf die Ökonomie der Medien. Es funktioniert auch tatsächlich im Kleinen. Also ich habe selbst ein paar Mal versucht, dass ich mir zumindest vorgenommen habe, die AfD zum Beispiel von meiner Facebook-Timeline zu entfernen künftig. Ich glaube, ich habe dann irgendwann mal gepostet, im Prinzip ist programmatisch für mich alles gesagt und dementsprechend schenke ich der Partei jetzt keine Beachtung mehr. Das hat aber in der Tat, und da das muss ich wohl einräumen, das hat in der Tat nicht lange funktioniert, denn ich weiß gar nicht, ob es bis Boateng gedauert hat oder sogar schon früher nicht mehr funktionierte. Irgendwann habe ich mich dann eben doch wieder geäußert. Das heißt also, das ist natürlich, ja, das ist natürlich auch eine Psychologie, der man sich tatsächlich kaum entziehen kann. Das ist schon richtig, ja. Ja, die wissen halt einfach, welche Knöpfe sie drücken müssen. Und ich glaube auch tatsächlich, dass sozusagen ein immenser Graben zwischen den Menschen immer noch ist, auch ein ideologischer Graben. Also ich glaube, viele von uns haben gedacht, dass sozusagen die Ideale des Nationalsozialismus, des Faschismus im Grunde genommen sich weg aufgeklärt haben, spätestens nach 45. Aber das ist offenbar absolut nicht der Fall. Und ich glaube, dass sie genau wissen, womit sie da spielen können und müssen, damit sozusagen diese Knöpfe gedrückt werden, gerade bei den Gegnern, um in den Konflikt zu gehen und damit auch Aufmerksamkeit zu bescheren. Mhm. Das ist halt so einfach der Punkt des Ganzen letztendlich. Und man sieht es ja weltweit sozusagen, diese Spaltung zwischen autoritär und liberal, so kann man das vielleicht eher so ein bisschen festmachen. Zwischen national, global, wobei es da ja auch viele Querschnittmengen und so weiter gibt. Und offenbar gibt es so eine Art Dialektik, wie sie Hegel schon so oft propagiert hat, wo das eine immer in die eine Richtung, in die andere Richtung schwankt. Hm. Weil es vielleicht Urstränge oder Urgeschichten gibt, die sich sozusagen durch Generationen hinweg durchziehen. Durch Erziehung, durch Kultur und so weiter und so fort. Und ich glaube einfach, dass das Internet da eine riesen Rolle gespielt hat, weil es zum ersten Mal diese Erzählstränge sichtbar gemacht hat für andere. Das heißt, wenn du vorher in deinem Dorf ein bisschen isoliert warst mit deiner, sag mal, eher nationalen Einstellung, Gesinnung, weil im Grunde genommen die klassischen Medien sich ganz klar davon distanziert haben, natürlich im Zuge aus dem Nationalsozialismus, dass das was ganz Schlechtes war für die Menschen insgesamt, hast du natürlich wenig Anschluss gefunden. Aber dadurch, dass ganz viele jetzt in ihren Dörfern genau diese Gesinnung schreiben kann, gibt es neue Netzwerke. Dann sehen die, aha, da sind ja noch mehr als ich. Und das sind ja noch viel, viel mehr als ich. Und das heißt, ich kann ja gar nicht falsch liegen mit dem, was ich sage. Und es wird ja bewusst von den Medien bisher abgewürgt und so weiter. Und es muss ja dann doch irgendwie richtig sein. Das ist, glaube ich, der große Effekt, den das Internet, nämlich die Sichtbarmachung des Unsichtbaren, so ein Stück weit zur Folge hat. Ja, wobei ich dem Internet jetzt natürlich keine Schuld gebe als Infrastruktur, sondern das erklärt so ein bisschen vielleicht den Effekt, warum sich plötzlich ganz viele da so zusammenrotten. Wir sind in unserem Netz, wir spinnen. Und was wir auch darin fangen, wir können gar nichts anderes fangen, als was sich eben in unserem Netz fangen lässt. Der deutsche Philosoph Friedrich Nietzsche. Ja, beziehungsweise es gefühlt viele, muss man dazu sagen. Denn, ja, das kommt noch dazu. Das ist ja tatsächlich, da will ich jetzt auch gar nicht von Schuld sprechen, das ist ja eher eine Frage des Algorithmus, aber wenn ich zum Beispiel, wenn ich mich auf Facebook umsehe, dann habe ich das Gefühl, dass die ganze Welt eigentlich fast nur von links- oder linksliberalen Menschen wimmelt. Und das liegt nicht daran, dass das so ist, sondern das liegt natürlich daran, dass Facebook meine Aktivitäten eben auch logischerweise beobachtet und auswertet und dann dem Algorithmus folgend mir dann eben entsprechende Angebote macht, was denn jetzt zu mir passt. Und das ist im Wesentlichen eben links und linksliberal. Wäre ich jetzt in der rechten Ecke zu Hause, dann würde ich natürlich genau das Gleiche geliefert bekommen, dann eben passend zu meiner Gesinnung, die ich habe. Und dadurch entsteht natürlich auch, das ist Konstruktivismus pur eigentlich, dadurch entsteht dann natürlich auch das Gefühl, dass ich mich jetzt nicht in einer Filterblase befinde, in der ich irgendwie kuschelig mit ein paar oder auch ein paar mehr anderen Leuten zu Hause bin, sondern dass tatsächlich wahnsinnig viele Leute genau die Meinung vertreten, die ich vertrete, egal wo ich hingucke. Und das bestärkt mich dann eben auch in der Meinung, die ich ja sowieso schon habe. Absolut. Ne? Und ja, so die dann eigentlich nur noch gefestigt und unterstrichen werden muss. Ne? Und was noch hinzu kommt, Ironie funktioniert nicht im Internet. Da wird immer vorgewarnt. Also ich finde es ja jetzt zum Beispiel lustig, nachdem Trump ja eine Geschichte in die Welt gesetzt hat, dass es, wie heißt es, Green Bowling Massaker oder also die haben ja quasi einen terroristischen Anschlag in den USA sozusagen erfunden, den es nicht gab, und haben dem noch einen Namen gegeben. Ich glaube, Green Bowling Massaker, wie auch immer. Okay. Und jetzt entstehen, ähnlich auch jetzt wie mit der Nummer mit Schweden, hast du das mitgekriegt? Also Trump hat irgendwie gesagt, in Schweden sei gestern Abend ja ein furchtbares Ereignis im Zusammenhang mit Flüchtlingen etc. passiert. War nicht der Fall, er hat einfach nur abends auf Fox News einen Trailer gesehen über eine Dokumentation in Schweden. Aber was passiert jetzt natürlich? Die Liberalen denken, das müssen wir jetzt mit Humor angehen und Satire. Und jetzt kommt natürlich so diese Je suis Schweden-Nummer. Oder wir gedenken an die Opfer vom Green Bowling Massaker und so weiter. Das ist sozusagen ihre Art, damit umzugehen und dagegen zu kämpfen, also satirisch das aufzunehmen. Aber man muss sich natürlich jetzt in die Perspektive derjenigen reinversetzen, die das A nicht dechiffrieren können oder schon in dem Mindsetting sind, dass sie dem Glauben schenken. Und das ist für die dann natürlich auch eine zusätzliche Bestärkung. Also auch das finde ich sozusagen interessant, dass A, Satire nicht immer erkannt wird und auch gar nicht erkannt werden will. Und damit dann wiederum als Legitimation fungiert, dass es ja doch stimmt, was er gesagt hat. Okay. Also die hab ich tatsächlich nicht mitgekommen. Schade, aber vielleicht hätte ich heute Morgen. Musst du mal angucken. Ja. Genau, ich werde jetzt nachträglich noch mal ein bisschen Nachrichten studieren. Das hat nicht hingehauen heute Morgen. Hat in deiner Filterblase offenbar nicht stattgefunden. Nee, ich war gar nicht in meiner Filterblase heute Morgen. Daran lag es wahrscheinlich irgendwie. Ja. Immer regelmäßig in die Filterblase gehen. Gut. Ja. Ja, also ich habe mein Pulver verschossen. Wir sind jetzt vom Konstruktivismus mehr oder weniger ein bisschen abgewichen, aber irgendwie auch nicht. Denn ja, unter dem Vorzeichen des Konstruktivismus kann man auch die Mediendiskussion durchaus noch mal aus der anderen Perspektive zumindest betrachten, denke ich. Ja, absolut. Also auch das ist sozusagen hilfreich. Das wäre auch hilfreich im Umgang, sage ich mal, mit faschistischen Bewegungen. Also wenn man sozusagen versucht, eben nicht in dieses Schwarz-Weiß-Ding zu geraten, was natürlich sehr verlockend ist. Also das passiert ja jedem, zu sagen, wenn der so ist, dann grenze ich den aus, weil es widerspricht sozusagen meiner Art zu denken. Ich sehe den als Feind. Dass aber unter der Oberfläche, ähnlich wie in der Quantenphysik, eigentlich viel mehr Verbindungen stattfinden, weil es vielleicht auch ein Familienvater die gleichen Sorgen und so weiter hat, der es aber auf ein anderes Feindbild projiziert, würde es sich sozusagen lohnen, mit denjenigen zu sprechen, die sich davon angezogen fühlen, aber noch gar nicht so 100% dem folgen oder das durchschauen. Da lohnt es sich wirklich, mit diesen Menschen zu arbeiten und da nicht auf Ausgrenzung zu setzen. Die Vollblut-Nazis und Faschisten, die im Zweifel sowieso auch nur Macht gewinnen wollen, auch den Faschismus sozusagen als Mittel zum Zweck, weil es gerade Zeitgeist ist, mit Autorität rüberzukommen, mit Rassismus rüberzukommen, die kann man im Zweifel auch gar nicht mehr überzeugen, weil die sind so fest in ihrer Wirklichkeitskonstruktion oder haben so klare Interessen, dass man die mit Worten nicht mehr bewegen kann, sondern da gilt es eigentlich eher mit den sogenannten Mitläufern ins Gespräch zu kommen, sie sozusagen anzuhören, was da wirklich dahinter steckt, warum sie das so attraktiv finden. Ja, da gehe ich mit. Auf der anderen Seite gibt's da natürlich dann das Problem der lauten Sittenwächter. Ich habe vor kurzem Kontaktschuld gelesen irgendwie, die dann halt sagen, also wenn du auch nur mit dem sprichst oder nur an ihn denkst oder mit ihm im selben Supermarkt gesehen wirst, dann wärst du schon gleich mit ihm in dieselbe Schublade gesteckt und dann stehst du dumm da. Also das zu tun, was du jetzt sagst, das finde ich ausgesprochen gut und wichtig, denn ich glaube auch, dass diese Schwarz-Weiß-Welt, in der wir uns bewegen, dass die immer schwarzer und immer weißer wird und die Grautöne wirklich komplett an Bedeutung verlieren und dementsprechend auch solche Gespräche wie die, die du eben angedeutet hast, teilweise schon aus Angst, jetzt in die falsche Ecke gestellt zu werden, gar nicht mehr geführt werden. Das wäre extrem wichtig, wird aber tatsächlich immer schwieriger. Genau, weil das ist ja das Grundprinzip des Extremismus. Das heißt, genau diese Schwarz-Weiß-Handlung zahlt ja genau, egal auf welche extremistische Bewegung ein. Ob es die Islamisten sind oder die Rechtsradikalen oder. Alle, die sozusagen eine klare Spaltung herbei, gut gegen böse haben wollen, die sind sozusagen immer Gewinner, wenn wir selber anfangen, in gut und böse zu kategorisieren und andere aufgrund von Einzelaussagen in eine Ecke stellen, weil die suchen dann natürlich Anschluss dort, wo sie sowas sagen dürfen. Das heißt jetzt nicht, dass man sozusagen, wenn wir jetzt zum Beispiel auch beim Thema Sprachpolizei, ja, oder Political Correctness, was ja für viele so als großes Problem dargestellt wird. Also einen auf den Deckel kriegen, weil man bestimmte Begriffe sagt oder nicht richtig gendert und so weiter und so fort. Das Problem ist sozusagen, da wieder so dieses Entweder-Oder-Ding aufzumachen. Also entweder man zieht es jetzt knallhart durch und bestraft alle, die sozusagen diesen neuen Regeln verstoßen, oder man lässt es halt komplett sein. Und da sage ich, das ist Quatsch. Also es gibt immer noch dieses Dazwischen. Also man kann zum Beispiel sagen, Sprache ist ganz entscheidend für die Wirklichkeitskonstruktion. Das haben wir ja hoffentlich in diesem Gespräch auch so ein bisschen herausgekehrt, hoffe ich mal, dass es so ein bisschen rüberkam. Das hoffe ich auch. Dass es schon einen Unterschied macht, welche Begriffe ich verwende und ob ich einen Begriff verwende, der eher im rassistischen Kontext angesiedelt ist oder nicht. Und ob ich wirklich daran festhalten möchte, diesen Begriff weiter zu verwenden, sobald ich sozusagen diesen Kontext erkenne und merke, okay, das ist scheiße, wie dieser Begriff verwendet wurde. Aber es macht schon mal einen Unterschied zu sagen, wenn derjenige das mal macht, ihn dann komplett sozusagen in eine Ecke zu stellen und ihn auszugrenzen, ist schon was anderes, als ihn sozusagen darauf aufmerksam zu machen, mit ihm ins Gespräch darüber zu kommen. Also die Art und Weise, wie man das macht, ist, glaube ich, ganz entscheidend. Dass man eben nicht sagt, man lässt es jetzt ganz sein mit dieser Political Correctness. Das ist genauso Quatsch, wie man zu sagen, man muss das jetzt überall mit brachialer Gewalt durchsetzen. Und diese Balance, diesen Zwischenweg, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Das möchte ich gerne als Schlusswort stehen lassen. Es sei denn, du hast noch ein besseres. Nö. Dann lassen wir das als Schlusswort stehen. Ja. Ja. Mir hat's riesengroßen Spaß gemacht. Ich hoffe, dass der ein oder andere Hörer auch was damit anfangen kann. Das hoffe ich auch. Das wird sich dann zeigen. Patrick, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Danke dir, Tom. Auf Wiedersehen. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Du tust eben nicht, was dir Spaß macht. Stattdessen sitzt du da. Ich sitze hier, weil es mir Spaß macht. Sei doch nicht gleich so aggressiv. Ich bin doch nicht aggressiv. Warum schreist du mich dann so an? Ich schreie dich nicht an!